jetzt muss ich was sagen, ey. Mein Kollege, wo ist er denn? Weg ist er. Von wegen, ja, komm gleich. Sitzt draußen, erzählt was von dringenden körperlichen Bedürfnissen und was passiert, sitzt da und telefoniert. Jetzt sind ja wahrscheinlich alle noch so Soundgarden am Dienstag-Hörer dran, ja? Noch, wahrscheinlich noch nicht Sprechfunk, sondern alle noch Johnny-Hörer. Die können jetzt schnell mal anrufen, 74 81 110. Ich würde hier gerne Beschwerden über Johnny entgegennehmen. Hallo, wer bist denn du da? Hallo? Hallo, Kuttner? Ja, wer bist denn du? Hallo, hier ist Edda aus Freiberg. Edda? Ja? Mann, das ist jetzt aber unpraktisch. Hast du jetzt Soundgarden gehört mit Johnny? Nee, ich wollte jetzt gerade mal anrufen. Du warst doch gestern hier in Freiberg und hast eine Buchlesung gemacht. Stimmt, hab eine Buchlesung gemacht und habe unter Beweis gestellt, dass ich mit Schwarz länger lesen kann, als ihr Freiberger zuhören. Großartig. Nee, ich wollte dir halt bloß mal sagen, dass es echt klasse war. Ach so, ja, das ist schön. Ach so, du unterhältst dich gerade, dann kann ich ja mal aufs Klo gehen. Kannst du mal aufs Klo gehen, ja. Ich nehme hier gerade Beschwerden entgegen. Nee, das ist keine Beschwerde. Nee, das habe ich schon mitgekriegt. Ich habe nämlich gerade bloß aufgefordert, alle Leute, die sich jetzt, sagen wir mal, über meinen Kollegen Johnny Häusler beschweren wollen, die können jetzt gerne anrufen. Nee, also ich habe ja jetzt gerade erst angestellt. Ach so. Und ich wollte jetzt eigentlich nur nebenbei mal dir das sagen, dass es echt okay war. Ah ja, das ist nett. Das, ach, gut, das hört, das geht da runter. Das geht da runter wie Öl. Ja. Dankeschön. Ja, okay, gut. Ja, mach's gut. Ja, tschüss. Jetzt muss ich mich mal hier um die Johnny-gequälten Seelen kümmern. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Ach, hallo? Hallo? Sag mal, was ist denn hier los? Das ist natürlich ein Problem. Wer wahrscheinlich Soundgarden am Dienstag hört, kann dann in aller Regel nicht reden mehr. Also entweder nicht mehr oder grundsätzlich nicht. Hallo, wer bist denn du da? Hallo, wer bist denn du da? Na, wer bist denn du da? Ja, ich bin hier Birne. Birne, ich wollte jetzt gerade hier eine Kummer-Jammer-Ecke aufmachen. Ja, ist ja richtig, und, mach mal auf und so. Und Beschwerden zu Johnny entgegennehmen. Ja. Gibt's bei dir ja keine? Zu Johnny kann man ja keine Beschwerden haben. Johnny ist ein korrekter, ja, er ist am korrektesten. Gott, was bin ich er froh, dass er jetzt leider nicht zuhören kann. Wieso? Na, war ja, kann er zuhören. Nein, weil der so, nein! Ja, das nützt dir aber nichts, Birne, der ist nämlich gerade auf Klo. Ja, macht ja nichts. Und ich wollte jetzt hier mal Johnny ein bisschen geißeln. Ja, macht das. Und pöbeln lassen. Ich wollte ja hier in Sprechfunk sprechen. Ja, der kommt ja später, ja, der Mensch, kommt. Menschen und sowas. Der kommt dann gleich. Weiß ich ja, dass der gleich kommt. Ja. Und Menschen, Biere, Sensationen. Tschüss ja. Erstmal. Aber ich hab da in deinem Buch gelesen, Kuttner. Und ich muss dir sagen, ich weiß nicht, aber ich glaube, ob das mit dem Zusammenhängt oder sowas. Ich glaube, ich habe mich da rausgelesen oder so. Super, okay. Freut mich sehr. Tschüss erstmal, ja, Birne. Ich muss ja hier weiter. Hallo. Hallo. Tag, wer bist denn du? Ja, ich bin Lune. Lune, du willst dich über Johnny beschweren? Naja, die Mucke ist ja immer nicht ganz so toll, war die ja Spiel. Aber nee, beschweren. Macht das am. Eigentlich nicht. Ach, na ärgerlich. Na, dann muss ich dich jetzt erstmal gleich wieder rausschmeißen. Ich mache hier heute endlich mal prima Denunziantenradio und jetzt will es keiner wahrnehmen. Hallo? Ja, hallo? Hallo? Ja, wer bist denn du? Ja, hier ist Thomas aus Berlin. Thomas, wolltest du dich jetzt vielleicht über meinen Kollegen beschweren? Ich bin von Cottbus wieder zurück und ich war am Wochenende in Zittau. Ich habe das alles nicht mitgekriegt und ich bin froh, dass ich wieder Fritz hören kann. Was hast du nicht mitgekriegt? So, hör mal, ich fahre mit dem Autoradio, mach weiter so, ja? Ach so, ja, gut. Mann, ey, super Rätsel, ja, ach so, jetzt ist er weg, super rätselhafte Anrufe. Johnny, deine Zuhörer, die können alle nicht reden. Ich habe gerade zum großen Halali, zur Jagd auf dich aufgerufen. Zum großen, ja, und habe gedacht, ja klar, jetzt könnt ihr euch jetzt, Johnny ist auf Klo, der ist nicht da, kann sie nicht wehren, jetzt könnt ihr euch mal alle über ihn beschweren. Und dann rufen also dann entweder die sagen ja nichts oder hörst bloß Piep oder Und also das Beste, das Einzige, was ich raus war, irgendwie, ja, Johnny ist korrekt. Kannst du dir vorstellen, dass er dich nicht befriedigt, so eine Antwort. Es ist schon klar, dass die nicht befriedigt. Es gibt natürlich zwei Gründe für diese Vorkommnisse, die du jetzt erwähnt hast. Warum können deine Zuhörer nicht reden, Johnny? Sind die alle voll auf den Mund gefallen? Nee, ich erkläre dir das. Du hast ja dazu aufgerufen, dass sie sich über mich beschweren. Ne? Meine Zuhörer, selbst wenn sie sich über mich beschweren wollen, würden mir nie in den Rücken fallen und bei dir anrufen, um das zu tun, sondern würden mich anrufen. Und die Leute, die jetzt anrufen, Johnny, sind wenn halt die dich Leute anrufen, dann nur, weil Sendung. Die irgendeine blöde Karte gewinnen wollen oder können nee. Irgendeine Single. Nee, du ich hab hier noch, wir haben, Johnny hat er vergessen vorhin zu sagen, er hat noch zwei Pur-Singles zu verlosen. Nee, die habe ich eingeschmolzen. Vor Glück geweint heißt die, neue Pur-Single. Echt, heißt sie? Ja. Vor Glück geweint? Vor Glück geweint. Ist mit Guest-Vocals von Jürgen Fliege? Weiß ich gar nicht, ja wahrscheinlich. Kann schon sein. Ja. Sag mal, weißt du, was wir unbedingt mal machen müssen? Um die Zeit hört ja keiner mehr zu, der morgen früh raus muss, ne? Bei Jürgen Fliege würde der eher heißen, mein Krebs macht mir zu schaffen. Im Chill-Out-Remix. Super. Was wir unbedingt mal machen müssen, ist eine Persiflage, oder wir müssen das mal vorproduzieren auf diese unmögliche Werbung, diese Bierwerbung. Ich weiß die Marke gar nicht. Weißt du, wo so ein Typ irgendwie... Bier von hier mit Pudis? Nee, toll, Pudis-Cover, super. Nein, würde ich gerne mit dir machen. Ich meine die andere, wo dieses Alkohol als Flucht irgendwie dermaßen propagiert wird, dass es schon echt widerlich ist. Wo so ein Typ im Büro, so die Situation, so. Er ist im Büro und der Chef kommt rein und sagt, machen Sie mal über Mittag weiter. Und er sagt so, ja Chef, also der Kriecher wird gleich so, der deutsche Kriecher wird gleich charakterisiert, so sind wir ja alle. Und dann kommt danach die Reaktion, nämlich, hoffentlich kann ich bald saufen heute Abend. Das ist unmöglich. Das ist dermaßen schwachsinnig und scheiße. Ja, ist doch aber realistisch. So eine Werbung finde ich ja gut. Ich finde ja zum Beispiel, es gibt doch so eine blöde Jever-Werbung, wo ein Sackgesicht am Strand langläuft, im langen Mantel. Und dann fällt da um, auf dem Rücken, wumm, im Kino ist das immer. Das sind immer so tolle, schöne Bilder, wo man immer denkt, wenn man wahrscheinlich 18-jährige Mädchen müssen sich dann verpflichtet fühlen, oh, der sieht toll aus, so ein Mann möchte ich auch gerne mal kennenlernen. Jedenfalls sieht er mal so lang gegen den Sturm, sieht ein bisschen affig aus, wie Lenin in Polen ungefähr. Und dann wumm, fällt er auf dem Rücken und dann wie das Bier so die Leute oder wie das Land so das Bier oder und voller Schwachsinn. Da finde ich, mein Chef ist ein Arsch, ich muss trinken, darum bin ich Alkoholiker. Finde ich schon realistischer. Naja. Und durchaus angemessen. Aber widerlich. Guck mal, hier sind 6 Anrufer, die wollen sich alle über dich beschweren. Nee, die rufen schon in deiner Sendung an und die schaffen es jetzt wieder nicht, sich zu artikulieren. Quatsch. Wenn sie wegen mir anrufen, können sie sich artikulieren. Das ist aber manchmal echt ein Superschock, oder? Frag mal als erstes. Volle Scheiße. Ich hatte 3 Anrufer, die haben deine Sendung nicht gehört. Die haben Punkt um so Zähne zuschalten. Ist doch peinlich. Für dich. Weil deine Hörer so intolerant und... Ah, ja, finde ich auch. Ja. Nee, da bin ich ein bisschen beschämt. Nee, meine Hörer sind so drauf, dass die so sagen, naja, es war jetzt Johnny Soundgarden zu Ende, aber hören wir mal, was Kutte so macht. Kurtner meine ich, entschuldige. Und so, ja, die sind da echt offen. Den Clash-Schutz ruf. Ich habe neulich im Wörterbuch mal nachgekickt. Und auf was? Sag mal. Unter Johnny. Und was hast du da gefunden? Was steht da? Na? Meiner. Hänschen steht da. Hänschen. John ist Hans. Johnny Johannes. Ist Hänschen. Hänschen, ja klar. Von Johannes. Naja, klar. Hätte ich nicht gedacht, dass das alles reine Verpackungssache ist. Ich habe mal unter Jürgen nachgeguckt. Und was steht da? Jürgen. Auf Englisch? Das heißt auf Englisch Jürgen, ist ja Quatsch. Auf Englisch heißt das bestimmt... Jürgen. Kevin. Bestimmt Jürgen allein. Oder Lieutenant. Ist ja sowieso mein Liebster. Jetzt mach doch mal, wenn du jetzt ans Telefon gehst, dann frag doch als erstes mal, ob die wegen dir oder wegen mir anrufen. Wenn sie wegen dir anrufen, ist es bestimmt schwieriger, mit denen zu reden, als wenn sie wegen mir anrufen. Sag mal, jetzt haben hier 3 aufgelegt. Ja, siehst du, genau, ich mach schon mal die für dich. Deine Ansage. Oh, das ist unklar. Kinder, lass jetzt kommen aber welche dazu, mal sehen. Hallo? Hallo? Wer bist denn du? Ja, ich rufe wegen Johnny an. Kannst du mal bitte kurz weggehen da vom Telefon? Siehst du, ein Typ, der gleich ansagen kann, was er möchte. Ja, ich trete einen Schritt zurück, kannst ihm voll in die Fresse hauen jetzt. Hallo Johnny? Hallo. Du sagst, du hast immer noch meine Kassette. Super! Welche? Gib's ihm! Welche Kassette? Der ist unzuverlässig. Von Anfang diesen oder vorigen Jahres, diesen Jahres. Mit dem Jingle. Vorhin Jahres, sag ruhig vorhin Jahres. Ja, da habe ich ja mehrere. Ich habe die alle noch. Ich habe sie nur, ich bin ja wirklich ein Penner, muss ich jetzt zugeben. Welches ist das? Diese DAT-Kassette? Ja. Oh, alles klar, dann weiß ich Bescheid. Schicke ich dir zurück. Ja, wunderbar. Ja, entschuldige. Warum denn? Warum müssen ja die zurückhaben? Weil er gesagt hat, er will sie zurückhaben. Unverlangt eingesandte Manuskripte. Wobei, das hast du mir übrigens damals nicht gesagt. Das hast du dann später erst in einem Brief gesagt, dass du sie zurückbrauchst. Den hast du gekriegt? Ja. Wow. Und hat trotzdem nicht reagiert? Nee. Ja, doppelt. Ne, Johnny ist standfest. Ja, das kann man so sagen. Das bewundere ich an ihm, dass er einfach sein Ding durchzieht und sagt, ich bin Johnny. Sack. Ja, Hänschen Klein ging allein in die weite Welt hinein und der kümmert sich da nicht um Hörer. Nee, aber ich lass mich ja als Penner bezeichnen, das ist ja okay, das bin ich ja auch. Gut. Tschüss, Anrufer. Das war aber echt so eine deutsch-engstirnige, bornierte Kritik an Johnny. Da muss ich ihn ja auch gleich wieder in Schuss nehmen. Ja? Nee, Johnny will wirklich nicht mehr mit dir reden. Wer redet denn da noch? Tschüss, Anrufer. Jürgen. Jürgen sitzt am Regler. Ich kann da nichts für. Das war auch einer. Der sitzt den ganzen Tag im Büro vom Chef geknechtet, dann betrinkt er sich abends und dann hier Radiomoderatoren vollpöbeln. Nette Kollegen von mir. Nee, war aber eine durchaus berechtigte Kritik. Finde ich nicht. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Sag mal, da rufen immer welche aus dem irgendwie Hallen an. Das war jetzt für dich. Und dann brauchen die 100 Meter, ehe sie am Gerät sind. Hallo? Na eben nicht. Hallo? Für wen bist denn du da? Hallo Kuttner, ich bin eindeutig für dich. Johnny, der spielt immer so laute Musik, ey. Ja, klasse. Ein Kompliment. Weißt du, die tiefgründigen Themen des Lebens und so, die erwischt er überhaupt nicht, ne? Aber die hat er in Liedern verpackt. Ach, in Lieder verpackt, ja, das ist eine, ja, aber die sind ja alle Englisch. Wer spricht heutzutage schon Englisch in Deutschland, ne? Super. Ist dein Hörer jetzt? Leise flehen meine Lieder. Aber ich muss zugeben, auch er kann sich ausdrücken. Das stimmt. Wer? Na, du. Also, du jetzt. Ja, ich oh, ey. Und auch ein toller Dialekt, oder? Ey, ich wechsle jetzt voll die Fronten, ja? Nee, nicht, weil ich jetzt hier einfach nur Opportunist bin. Das ist ja fies. Nee, das ist, ich lasse das gelten. Nein, deine Musik ist okay, aber der Kunden ist doch ein bisschen tiefgreifender, ja? Ja, der ist natürlich irgendwie... Könnte man im Grunde so ja sagen, dass ich geiler als Clash bin zum Beispiel? Ja, wenn man betrunken und vollgekifft ist, ja, doch. Gut. Auf jeden Fall. Oh, jetzt kannst du sehr. Jetzt hat Johnny ganz große Augen. Das ist natürlich jetzt irgendwie eine Aussage, über die wir doch ein bisschen länger reden müssen. Und der Teller große Augen hat er jetzt vor Neid und staunt. Ja. Es gibt hier im Sender halt zwei verschiedene Sorten von Moderatoren. Die einen sind eher hier, weil sie Ahnung von Musik haben und kommen eigentlich eher aus dem Handwerklichen, so von der Ausbildung her. Dazu gehöre ich. Und die anderen, die quatschen immer blöd rum. Jetzt sind die Artisten, jetzt sind die Seiltänzer, ja, immer vom Absturz bedroht. Und im Sender so ein bisschen was Intellektuelles zu geben, zu denen gehört Jürgen Kuttner und Jürgen Kuttner. Nehmen wir mal an, ich als Band, Clash ungefähr, ist klar. Aber nehmen wir mal an jetzt Johnny als Band. Was fällt einem da ein? Backstreet Boys? Oh. Nee, Backstreet... Wenke Mühre würde mir da einfallen. Echt? Ja. Nee, also, entschuldigen bitte. Also, nein, Johnny ist schon ganz okay, wenn man so denn so um 8 anfängt und so sich zuzurauchen und dann um 10 dann bei Kuttner, dann ist man richtig voll drauf. Sag mal, was erträgst du denn eigentlich völlig klar? Was ich völlig klar ertrage? Ja, also wenn mich erträgst, so mit so ein bisschen schon anfangen zu rauchen und dann, wenn du dann breit bist, dann kannst du Kuttner ertragen. Was erträgst du dann davor? Wasserstandsmeldung, damit kommt er zurecht. Wettervorhersagen. Ey, Kuttner, wo weißt du das? Na, siehst du, das ist doch dein Dialekt, ist doch klar. Ja, echt? Ja, da muss man doch wissen, ob an der Küste der Sturm die Wellen peitscht. Ja, oder zärtlich streichelt. Totale Sturmflut zurzeit, ja. Von wo aus rufst du denn an? Ja, aus hast du das eben gehört? Grabo, wo ist denn Grabo nochmal? Grabo ist tiefstes Mecklenburg-Vorpommern. Und dann habt ihr doch jetzt aber ja keine See. Ach doch, da oben ist ja See eigentlich. Ja, pass auf, das ist eine schwierige Geschichte. Ich arbeite in Grabo, wohne aber in Bützow und Bützow ist schon dicht an der See. Kennst du Bützow? Die drei großen Bs, so Bützow, Brandenburg, Bautzen? Nee. Die kennst du nicht? Bützow mit Ü oder mit Ö? Mit Ü. Mit Ü, ach so, schade. Mit Ö wäre besser. Mit Ö? Wieso? Ja, na, weil ich eine Bötzow-Straße kenne. Und dann würde ich wissen, woher das kommt. Ach, damit du wieder deine Verlegenheit überspielen kannst. Nee, dann könnte ich hinterher wieder angeben und könnte sagen, jetzt heute machen wir Straßennamen raten. Ich schlag mal vor, wer weiß, woher die Bötzow-Straße kommt. Und hätte ich gleich gewonnen. Nee, die kommt aber von dem Schriftsteller. Ja, und der hat in Bötzow gewohnt. Von der Band. Von der Band Bötzow. Bötzow. Wir könnten ja auch sagen, wo die herkam. British Invasion. So, dann danke ich dir erstmal. Ja, ich dir auch. Ja? Wiedersehen, bis nachher. Ach, ja, bis nachher, tschüss. Was ist dein Thema? Ach so, das kann ich ja gleich ungefähr mal ankündigen. Ja. Man muss ungefähr einen Begriff von sich selbst haben. Ja. Und sich selbst als einen Beweis für ein bestimmtes Sprichwort ins Feld führen. Ja, also nehmen wir an, es findet ein Gerichtsprozess statt und es wird untersucht, das Sprichwort zum Beispiel... Ja, ein Unglück kommt selten allein. Ein Unglück kommt selten allein. Würde ich zum Beispiel als Beweis dafür uns beide anbringen. Und dann würde ein Experte kommen und sagen, ich habe hier einen lebenden Beweis, dass ein Unglück selten allein kommt und wir beide würden als Beweisstücke in den Gerichtssaal geführt werden. Was für eine schwierige bei dir, Kunde. Mit Handschellen aneinander gekettet. Mit Handschellen und am großen Zeh eine Nummer. So mit normalem Gelaber ist bei dir ja nicht mehr getan, ne? Ja, mein Lieber. Das wird zunehmend eine intellektuelle Herausforderung. Siehste, ich habe gesagt, die Sendungen sind wieder besser geworden. Die Sendung steuert dahin, dass es irgendwie, sagen wir mal, in einem halben Jahr werde ich hier 3 Stunden sitzen und voll durchreden. Ehrlich? Ja, und hoffen, dass vielleicht doch jemand anruft, der mithalten kann. Aber es wird keiner mehr anrufen und es wird auch keiner mehr zuhören. Aber ich werde es weitermachen. Ich meine, das ist jetzt schon schwierig. Tapferer Soldat werde ich sein. Ja, okay, an der Heimatfront und so. Dieses Senders. Ja, alles klar. Hier stehen und das Lenin-Mausoleum bewachen, trotzdem Lenin längst geklaut ist und nur weil ich die Wachablösung verpasst habe. Ich danke dir erst. Ich werde mir was überlegen. Ja, schön. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ja, ein Sprichwort, wo du gewissermaßen als lebender Beweis fungieren könntest. Aber komm mir nicht mit an der Nase des Mannes. Das fällt von vornherein aus. Ey, warum nicht? Ey, ja, siehst du? Genau, darum eben das nicht. Das wollte Kuttner als Beweis... Ja, okay, als, meine Nase ist meine Erbe. Nein. Ja, alles klar, bis nachher. Ne? Okay, bis nachher, tschüss. Ja, ciao. So, ach Mensch, gleich ja, wieder... Hat er zum Schluss ja doch noch irgendwie, muss ich sagen, hat er noch ein bisschen auf dich umgelenkt. Muss man doch zugeben. Wieso hat er auf mich umgelenkt? Naja, doch, also von so... Hast du dir schon mal versucht, mit dem Kopfhörer auf den Pullover auszuziehen? Liebe junge Hörer, versucht es mal. Nee, es gibt, ich komme ja aus dem Handwerklichen, deswegen kann ich mir vorher denken, dass das nicht funktioniert. Kommst eher so vom Kopfmäßigen her und die versuchst das natürlich erstmal. Sag mal, die werden doch für diese Privatradios, werden die doch immer in Holland irgendwie so rundgeschliffen, oder? Die Pullover? Nee, nicht die Pullover, die Moderatoren. Dass die alle so ein bisschen sich anhören wie Linda de Mol. Wo hast du Radio gelernt? Dein Handwerk jetzt gewissermaßen. War das richtig so eine Lehrling? Nee, ich habe nicht. Gesellenstück? Ich habe nicht wirklich Handwerk gelernt. Ich habe das dann nach und nach entdeckt dann. Ach schade, ich dachte, du musstest mal richtig ein Stück Radio abliefern und das war quasi deine Meisterprüfung und dann saßen erfahrene Radiomoderatoren da und sagten, naja, hier fallen uns gut die 3 Minuten Nachrichten, die er da hingelegt hat. Nee, funktioniert ja da in dem Sinne ähnlich wie du, so mit diesem schönen englischen Spruch, learning by doing. Ja. Lernen, also du kannst ja selber kann übersetzen. Kann ich gleich noch Work in Progress anführen. Klingt ja, auch toll, schön. Oder? Ja, ist groß. Na doch. Ja. In der Fahrt, aus dem Fahrrad zum Auto machen. Ist aufgefallen? Ich habe mir Supi abgewöhnt. Du kannst den Kopfhörer kurz abnehmen, aber geh nicht so dicht ans Mikrofon. Wenn du den Pullover ausziehst, warum ziehst du den eigentlich aus? Der ist doch schön. Ja, na, weil es hier so warm ist. Ach so. Und das sieht aber schon interessant aus. Scheiße, so. Wenn du noch einen Pullover drunter hast, ist es natürlich warm. Dann ist ein Hemd. Jetzt ist er voll blöd. Jetzt hängt der Pullover hier auf der Strippe. Ja. Ein bisschen doof. Was war denn mit Learning? Du wolltest gerade was erzählen. Learning by Doing. Was war denn das da irgendwas? Ach doch, da war was Interessantes. Nee. Da sollte, glaube ich, jetzt eine ganz tolle Geschichte kommen, die in einer gigantischen Pointe enden sollte, von der die Leute wahrscheinlich dann noch in einem halben Jahr gesprochen hätten. Kann ja gar nicht natürlich sein. Natürlich kann es sein kann bei dir. Sein. Die gigantischen Johnny. Pointen sind doch nein, du bist doch aber ein wirklicher Anekdotenerzähler. Nee. Fällt dir dein Sprichwort ein, was du beweisen würdest? Lügen haben kurze Beine. Entschuldigung. Oder fällt mir jetzt noch eins ein. Ja. Ich bin wahrscheinlich Beweis dafür, dass man vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht. Ist die Frage, was ist mir an mir Baum und was ist an mir Wald? Ja. Aber doch, dafür bin ich ein YouTube-Beispiel. Für undifferenziert reden. Nee, nicht für undifferenziert reden, sondern als multiple Persönlichkeit gewissermaßen. Mm. Ja? Sieht man das eigentliche Goldstück? Sehen viele das eigentliche, einschließlich dir, das Goldstück, was ich quasi bin, nicht? Doch, ich weiß ja, dass du ein Goldstück bist. Ach so. Ach, dann gilt es doch nicht für dich, nee, oder? Für mich gilt es nicht. Ach so, dann gilt es nicht generell mit diesem Sprichwort. Nein, guck mal, ich hab dich doch ganz doll lieb. Oh Mann, echt? Und ich weiß doch auch, was du für ein Herzchen bist. Oh Mann, Johnny, jetzt mach mich hier nicht so super verlegen. Ich hab dir ja gleich wieder eine schicke Musik mitgebracht. Echt, das hab ich ja leider irgendwie, weil ich musste mich ja an die Regeln dieser Sendung halten, hab mir selber praktisch Regeln auferlegt. Ja, hättest du auch machen können, was macht eigentlich Hartmut König und mir dann... Ja, hätte auch machen können, was macht eigentlich Roy Black, aber wollte ich doch nicht. So eine gute Frage. Ja. Was der wohl jetzt macht? Na, dreht sich im Grabe rum. Na. Ach so, die fängt ganz kühn an, richtig ein bisschen, man könnte fast sagen, Johnny Cash-mäßig. Oh, geil. Ich hab eine neue Johnny Cash und ich hab's noch nicht. Ja, ich hab's auch noch nicht. Und hat wieder Rick Rubin dran rumgefummelt? Ja, und die neue Donovan hat tatsächlich auch Rick Rubin produziert. Ja, das hast du aber von mir. Ja. Nicht nur. Aber hast du die schon gehört? Nee. Du? Nee. Ach so. Aber würde ich mir auch nur anhören, weil sie Rick Rubin produziert hat. Ja? Ja, ich war ja nie Donovan-Fan. Nee, ich war auch nie Donovan-Fan, aber der hat schon ein paar nette, so Universal Soldiers und schon ein toller Song, oder? Jetzt weiß auch jeder, welches Stück wir meinen. Ist doch Johnny, oder? Da, aber du, ich hier mein Bier und keine Frau. Dein Bild bleibt hier. Schön. Mich immer an. Ich noch Ob sich so eine Art Zuneigung zwischen den Moderatoren draußen der Hörerschaft im Lande auch mitteilt? Oder da, ob die bloß denken, die haben irgendwie einen Schuss und schwulen da wieder rum im Radio? Beides. Beides? Ja, glaube ich schon. Also ich finde sowieso, dass... Ich höre es mir erstmal ein bisschen noch an. Im Abendgrün die Wolken ziehen, willst du mir mehr und mehr, allein sein ist doch schwer. Dein Bild bleibt hier, doch wer bringt dich zurück zu mir? Das ist Michael Lind. Das westdeutsche Pendant ist, glaube ich, der Marzipanfabrikant, oder? Die heißen auch Lind. Das ist so eine Schokoladendynastie. Wird er mit DT geschrieben? Mit DT. Junge, Junge. Und die mal nicht verschwägert sind. Ist auch ein süßer Song. Ja, erklärt auch so einen gewissen süßlichen Unterton. Ja. Aber ist schön. Finde ich auch. Was macht er eigentlich jetzt? Ey, der Osten hat nicht nur grüne Pfeile hervorgebracht, der hat auch Michael Lind hervorgebracht. Ja. Ja, Mensch, was wobei, jetzt also wer jetzt entscheiden müsste zwischen grünen Pfeil und Michael Lind? Naja, grüne Pfeil ist praktischer, aber Michael Lind ist einfach schöner. Oh, da kommt auf den Pfeil drauf an. Und jetzt alle Kinder draußen im Land. Auch Meilen fern von mir, dein Bild bleibt hier. So, wie weit bist du denn eigentlich bei deiner Mitmachaktion? Müssen wir jetzt Gebetsteppiche rausholen, wenn du Sendung hast? Nee, nicht Gebetsteppiche. Nee, ich finde, hast du das auch noch mitgekriegt? Wo du im Rias immer hieß, man soll für die Schwestern, Brüder und Schwestern Kerzen ins Fenster stellen? Ja. Hast du noch mitgekriegt, da ehrlich? Mhm. Auch so im Radio gehört? Ja. So was gibt's heute ja nicht mehr, war nur noch bei mir. Ja, aber, du sagst ja so nicht, dass sie für die Brüder und Schwestern im Osten die Kerzen ins Fenster stellen sollen. Nee, nur für mich. Ja, ja. Das ist doch auch, schon ist doch überschaubarer. Ja, ja. Na, sag mal, hat dir damals der Begriff Brüder und Schwestern aus dem im Osten irgendwas gesagt? Kannst du dir da irgendwas vorstellen? Ich hatte ja keine Brüder und Schwestern im Osten. Ja, siehst du, darum war das doch völlig fern. Ja, relativ. Ja, aber wenn es damals hießen hätte, für Kuttner, der ist jetzt, sagen wir mal, 12 Jahre alt, trägt tote Hosen und hat ein netter Fratz und ein aufgewecktes Kind und so, da hättest du doch wahrscheinlich ohne Kerze ins Fenster gestellt. Naja. Zumal du selber da ungefähr 6 warst, hä? Echt, bist du 6 Jahre älter? Weiß ich nicht, wie viel älter bin ich? Weiß nicht, wer bist du jetzt? Komm, wir machen Mikros zu. Bin genau 6 Jahre älter. Echt? Ja, 27 und 6? Stimmt. Ja. Ja. 27 minus 6? Stimmt. Ach, Micha. Nee, prinzipiell, also wenn du für mehr Wärme plädierst, finde ich das sehr gut. Ja. Sag mal. Nee, ich denke, dass wir auch versuchen, hier auch ein Beispiel immer zu geben. Ja. In unserer herzlichen und zärtlichen Kommunikation. Kannst du mal einen Hörer kurz rannehmen? Ja. Bitte? Ja. Ach so, können wir da ein bisschen noch laufen lassen, die Musik zu hören? Hallo, Hörer. Hallo. Hörerin. Wie heißt du denn? Steffi. Steffi? Hm? Hast du heute eine gute Tat getan? Nee, raus. Oh, Steffi, hast du gehört? Doch, ja, hab ich. Welche denn? Abgewaschen. Abgetrocknet. Nee, ich meine schon gegenüber anderen Menschen. Ja, ich habe meiner Freundin geholfen. Wobei? Mit einem Problem. Mit einem Problem? Mhm. Also hast mit ihr geredet und ihr geholfen? Ja, genau. Heute? Ja, heute. Oh, klingt mir ein bisschen konstruiert, aber okay, das ist jetzt erstmal gelten. Echt? Ich finde nämlich, das sollen wir wieder einführen. So pfadfindermäßig. Jeden Tag eine gute Tat. Jeden Tag eine gute Tat, ja. So als anstelle von sozialem Jahr oder so, weil ich finde, wir sind alle eklig. Lieber einen sozialen Tag einführen. Mhm. Ja. Wie alt bist du, Steffi? 14. Und wann musst du ins Bett? Oder wann musst du schlafen? Keine Ahnung. Ist das jetzt eine erniedrigende Frage für dich? Nee. Normalerweise schlafe ich nicht vor 1 oder so. So, ab bis 1, ja? Ja. Oh, da muss ich mir ja doch Mühe geben. Hm? Sag mal, die Zeit bis 1 verbringst du jetzt wahrscheinlich schon im Bett. Nee. Nee? Wo bist du jetzt? Aber zu Hause? Ja. Ach so. Jetzt ist aber kaum noch möglich, noch weiterhin gute Taten zu machen, oder? In den verbleibenden 1,5 Stunden? Naja, nee, viel schlimmer. Ach, schade. Hast du heute eine gute Tat getan, Jung? Hab ich heute eine gute Tat getan? Nö, ich war heute, glaube ich, voll auf meinen eigenen Körper irgendwie fixiert so und habe mich mit dem beschäftigt. Ganzen Tag. Und naja, dann war ich doch nett zu mir und habe... Ja, das zählt aber nicht. Also zu sich selber nett sein. Kopfschmerztablette genommen. Das ist ja nett für die Pharmaindustrie ein bisschen geholfen. Ist ja auch nee, das fand ich mir gegenüber fand ich das sehr nett. Nee, ich meine schon, kennst du alle Leute, die in deinem Haus wohnen? Tschüss, Steffi, erstmal. Ja, tschüss. Tschüss. Tschüss. Nee. Ich auch nicht. Ich habe es verabsäumt, was ich ja eigentlich gut finde, wenn man einzieht in so ein Haus, dass man erstmal durchs Haus latscht und überall Tag sagt, Hände schüttelt, sich vorstellt. So. Ja. Und das hat versäumt. Und aber nach einem Jahr ist es auch peinlich. Hallo, ich bin hier seit einem Jahr wohnt. Ja, ich bin hier vor einem Jahr eingezogen. Ja, geht mir auch so. Aber ich habe dafür jetzt neulich meinen Untermieter kennengelernt, der unter mir wohnt. Und der sagt, der hat mich schon öfter mal in der proletarischen Kneipe, die direkt in dem Haus, in dem ich wohne, ist, gesehen. Und hatte bisher nie den Mut, darin zu kommen. Und ich habe gesagt, komm mal rein, hier ist die werktätige Bevölkerung, da führt man andere Gespräche als in Szenekneipen, aber die haben es auch in sich und die sind wichtig und die sind gut. Da gehst du dann auch und jeden neulich Tag war, hin, ne? Ja, neulich war voller Ausgelassenheit, da war fünf Jahre hat die Kneipe aufgehabt. Und ich habe voll mitgefeiert. Das war toll. Und alles hat nur halben Preis. Ja, ihr habt es alle für einen halben Preis. Auch einen geilen Namen, die Kneipe, den ich jetzt nicht sage. Ja, nee, können wir jetzt leider nicht sagen. Ach, die ist aber so toll, die Kneipe. Ja, Mann, oh Mann, jetzt sind ja gleich Nachrichten. Ja. Was mache ich jetzt? Hast du heute eine gute Tat getan? Nein. Gerald. Doch. Ja? Doch? Oh, toll. Sag mal. Erzähl mal. Gerald, willst du einen Kopfhörer haben? Nein, ich habe doch keinen Kopfhörer. Hast du einen? Na, ich wollte gerade den anbieten. Nicht. Ich gebe heute eine Saalrunde. Ich hole gleich einen. Ich habe einen Brief geschrieben, einen ganz langen Brief, der, glaube ich, ziemlich clever ist. Ach, toll. Ja. An wen? An zwei Freunde. An zwei Freunde? Ja, an zwei Freunde. Und da schreibst du clevere Briefe an zwei Freunde? Ich hoffe doch. Und warum ist das eine gute Tat? Weiß ich nicht. Weil es ein ganz guter Brief ist, glaube ich. Na, also ich meine, da muss ich schon ein bisschen erläutern. Also wir wollen jetzt keine Details, aber war das jetzt ein Brief irgendwie auf einen Brief von denen? Du hast den beantwortet? Oder war das ein Brief als Hilfestellung für deren Leben? Oder war das ein Brief, um dich bei denen zu beschweren oder um ihnen zu helfen? Oder? Ein Brief als Hilfestellung für mein Leben. Ah, also dann eigentlich eine gute Tat dir gegenüber. Ja, indirekt auch oder direkt. Hm. Ja, aber kann man trotzdem durchgehen lassen, oder? Ja, ich überlege immer, ob man das so verteufeln darf, wenn jemand gut zu sich selber war. Nein, überhaupt weil nicht. Weil das sieht natürlich erstmal ein bisschen egoistisch aus. Aber Nein. Wenn ich mich selber betrachte, dann stelle ich fest, dass ich doch wahrscheinlich eine der vernachlässigsten Persönlichkeiten der deutschen Nachkriegsgeschichte bin. Bist ein Egozentriker. Und nicht zuletzt von mir auch sehr vernachlässigt werde. Sodass ich das immer als eine ausgesprochene Aufmerksamkeit und Nettigkeit und eine großzügige Geste nehme, wenn ich selber mal nett zu mir bin. Nein. Was selten hier noch vorkommt. Nein, es ist natürlich auch ganz du solltest jetzt nicht mal sehen, wie ich mich Schuhriegel oft. Du hast. Und scheuche. Und sagen, Sack, bring den Mülleimer runter. Und wer macht's? Ich mache das. Lass mich mal kurz ausreden. Du hast natürlich völlig recht. Du musst dich selber lieben, um auch andere lieben zu können, Jürgen. Das stimmt. Du kannst niemand anderes lieben, bevor du nicht dich selber liebst. Aber. Das ist jetzt der reine Egoismus, der aus deinen Worten spricht. Du willst jetzt hier von mir geliebt werden und darum denkst du, okay, die Voraussetzung ist, der Kerl muss sich selber lieben, soll er sich bitte selber lieben. Aber nur damit er mich dann ordentlich liebt. Ja. Aber trotzdem. Ach, aber trotzdem sitzt jetzt aber voll, du. Ich will es ja noch ausführen. Mir ist letztens aufgefallen, dass ich ewig keine gute Tat anderen Menschen gegenüber getan habe. Also ich meine jetzt nicht, es ernst. Also ist nicht mir jetzt, auch aufgefallen. Nicht jetzt mit so einem Quatsch wie, ich mache eine Sendung oder so ein Blödsinn irgendwie. Das ist natürlich irgendwie auch schön, aber es ist ja auch mein Job. Sondern, ja, wann hast du das letzte Mal jemand echt einfach nur aus Gefälligkeit was Gutes getan? Gutes tun. Denk an Fanny. Fanny van Dunnen. Ja. Na, denk mal nach. Mann, ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Dafür kann ich auch nichts. Aber ich bin mir sicher... Nein, du hast nichts Gutes getan. Nee, ein schlechtes Gedächtnis. Denk mal drüber nach. Nee. Ja. aber nicht jetzt, ich muss doch hier arbeiten. Ja, das ist jetzt alleine mit deinem Gedanken. Die flackern, hier warten tausende Regler auf mich. Der Kollege Gerald Kötter-Heinrich. Also ich weiß es zumindest, dass es lange her ist, wenn ich überlege, ungefähr eine Woche. Was ja immerhin schon gut ist, fällt mir gerade ein. Ich habe vor einer Woche was aus reiner Gefälligkeit getan. Aber egal. Denk mal drüber nach. Und denkt ihr zu Hause auch mal drüber nach. Prahlhans. Übersetzt mal Prahlhans ins Englische. Was heißt denn prahlen? Prahlen heißt prellen. Beat the shit auf die Kacke schlagen, auf die Kacke hauen, ihr wisst ja was. To prell. To prell? Ja. Prell Johnny. Und nee, das ist ja Hänschen. Johnny ist ja Hänschen. Achso, John. Prell John. Nee, Hans. Nee. Prell Hans. Hans heißt doch John übersetzt. Achso, okay, dann Prell John. Prell John. Ist Prahlhans. Was heißt auf die Kacke schlagen? To beat the shit? To beat the shit, sure. Ja, welcome for English for Runaways. Darf ich mal auf die Kacke schlagen? Nee, kannst aber Nachrichten machen. Du willst machen, jetzt hier irgendwie auf die ich Zeit bin dran. Ja? Ja. Ihr könnt sind ja alle gespannt, ne? Ob Jelzin noch lebt. Der wird gerade reanimiert. Nee, ist gut ob verlaufen. Clinton nur Präsident ist, er wird Präsident. Clinton wird Präsident, Jelzin bleibt am Leben. Im Grunde ist ja schon alles klar. Hast du noch irgendwelche anderen Nachrichten? Noch irgendwas frische? Tschüss, ja, Gerald Kötter. Das war ein super. Irgendwelche die Top-Meldung ist anders. Irgendwelche Fremdländer, die Müll zurückgeben wollen. War wieder schnell verdientes Geld. Reduzieren auf 250 Studenten in Berlin oder irgendwie sowas. Krankenkassen verlangen jetzt, dass man sich selber operiert. Ich meine, was soll passieren? Ach, hat neulich Matthias Kerkhoff toll betont, der hat von den kranken Kassen gesprochen. Das fand ich großartig. Ja. Nachrichten kommen zu sich selbst. 22:34 Uhr. Jürgen, denk mal drüber nach, ja? Johnny geht. Die Nachrichten kommen. Info. Flüchtlingsdrama. Die Nachbarstaaten Zaires haben auf ihrem Krisengipfel beschlossen, die UNO um die Entsendung einer neutralen Truppe zum Schutz der Flüchtlinge in Ost-Zaire zu bitten. Zaire hat an dem Treffen nicht teilgenommen. Widerstand. Die Organisation für das Überleben des Ogoni-Volkes will mit einem dreitägigen Hungerstreik an den vor einem Jahr hingerichteten nigerianischen Bürgerrechtler Ken Saro-Wiwa erinnern. Sie setzte sich damit über eine Anordnung der Militärregierung hinweg, die ein Verbot jeglicher Trauerfeierlichkeiten angeordnet hatte. Entscheidung. In den USA wird heute ein neuer Präsident gewählt. Außerdem entscheiden die Wähler über die künftige Zusammensetzung von Repräsentantenhaus und Senat. Erfolgreich. Russlands Präsident Jelzin ist heute in einer Moskauer Klinik am Herzen operiert worden. Der Eingriff verlief nach Angaben eines Regierungssprechers ohne Komplikationen. Hab ich doch gesagt. Urteil. Die RAF-Terroristin Birgit Hogefeld ist zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Gericht befand sie des dreifachen Mordes für schuldig. Protestaktion. Greenpeace-Aktivisten haben eine Ölraffinerie der griechisch-saudi-arabischen Gesellschaft Motor Oil nahe dem Golf von Korinth besetzt. Der Umweltschutzorganisation zufolge treten aus der Raffinerie in der Nähe von Athen erhebliche Mengen Öl aus, da die Pipelines undicht seien. Sport ist nicht. Wetter. Abends und nachts vereinzelt Schauer 8 bis 6 Grad, morgen erneut Regen bis 13 Grad. Das kein Verkehr soll euch Gerald jetzt selber nochmal persönlich sagen. Verkehr. Kein Verkehr, wollte ich gerade auch mal persönlich sagen. Vielen Dank, das war ein Fritz Kurzinfo mit dem sogenannten Gerald Kötterheinrich. Fritz. The Crazy World of Music. Präsentiert. Die Zöllner in größtmöglicher Besetzung. Ich will dich wiedersehen. Die Zöllner, live in Berlin, Samstag, 9. November im Huxleys. Durchleuchtet, gefilzt und trotzdem eingeschmuggelt von... I know this sounds crazy. Fritz! Sag schon mal vorab, hallo? Yes, that is the sound created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht... Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Und jetzt zeig nochmal nach ab. Hallo. I guess So wie ein Hitze macht, Kinder. Man musste im Radio immer nur dieselbe Musik immer wieder spielen. Und dann fragen die Leute, ey, was ist denn das für eine tolle Musik? Und wo kommt denn her? Und wer ist denn der? Das war Sophie Reuss. Die ist eigentlich Schauspielerin an der Volksbühne und manchmal singt sie auch schöne Country-Schnulzen. Wer die irgendwann mal, davon liebst du irgendwie noch keine Platte und sowas. Ich spiele hier immer quasi von so einer Demokassette. Wer die irgendwann mal sehen will, die spielt, glaube ich, oder bin mir relativ sicher, am 21. Dezember irgendwann im Laufe des Tages oder des Abends im Roten Salon der Volksbühne. Am 21. Dezember, 3 Tage vor Weihnachten. Hier ist also der Sprechfunk. Wir müssen jetzt erstmal schnell zu noch so ein paar Standards kommen. Aber bevor wir zu den Standards kommen, will ich nochmal klar das Thema sagen. Das Thema geht um Sprichworte, die an euren Personen, an euren Körpern ihre übermächtige Geltungskraft bewiesen haben. Sprichworte sind ja so, die stimmen immer. Jetzt stimmt das eine Sprichwort und stimmt auch das andere Sprichwort. Gleich und gleiche selt sich an, stimmt. Gegensätze ziehen sich an, stimmt. Über Geschmack lässt sich streiten, stimmt. Über Geschmack lässt sich nicht streiten, stimmt auch immer. Und dann gibt's aber wahrscheinlich doch im Leben einzelner Menschen doch herausragende Sprichworte, von denen man einfach sagen kann, das ist mein Sprichwort. Ich bin der belebende Beweis für die Geltung dieses Sprichwortes. Und genau darüber würde ich mit euch heute diskutieren wollen unter der Potsdamer Telefonnummer 7481 110. Alles klar, ihr habt jetzt noch ein bisschen Überlegungszeit. Mir ist nämlich in der letzten Sendung voll eine peinliche Schlappe passiert. Ich habe den Zusammenschnitt, den David ja jede Sendung macht, von der jeweils vorherigen Sendung, letzte Mal nicht voll ausgespielt, sondern in der Hälfte ausgeblendet. Das ist mir sehr peinlich. Ich werde jetzt also den Zusammenschnitt, der eigentlich in der letzten Sendung hätte laufen sollen, wiederholen. Und danach kommt dann gleich der Zusammenschnitt zur letzten Sendung. Klar, zwei Zusammenschnitte, einer zur vorletzten Sendung, einer zur letzten Sendung. Und hier geht's los. Morgen, Jürgen. Hi! Bitte schlafen? Heute oder grundsätzlich? Na, vorletzten Mittwoch natürlich. Gut, danke. Schön. Ey, das Wasser kocht. Heute oder grundsätzlich? Ach, Jürgen, es ist 9 Uhr morgens. Ah ja. Um diese Zeit vertrage ich diese Art von Scherzen. Wenn ich ein Dichter wäre, dann würde ich immer großartige Dichter auf die schlechte Laune schreiben. Ja, wer Dichter. Hol einen Stift. Nee, ich lese jetzt erstmal meine Zeitung. Ja? Ja. Soll ich mich in der Zwischenzeit ein bisschen mit Johnny unterhalten? Kohl im Hungerstreik. Ich will schon eine Anzündung werden. Was? Ich will schon eine Anzündung werden. Ja, und da halte ich mit Johnny. Heute oder grundsätzlich? Hör mal, was hier steht. Das KDW eröffnet eine neue Psychoabteilung. Toll, wa? Heute oder grundsätzlich? Heute. Das war mit prima Einführungspreis. Guck mal hier. Selbsterfahrungssitzgruppe ab 599. Ach. Bachblütensträuße ab 5,80 Mark. Ah ja. Tresenfestiger 9,90 Mark. Ja, ehrlich? Charakterstärken. Sechsteiliges Sortiment 89,90 Ei, großartig. Toll, ne? Ich glaube, da gehe ich hin. Ja? Naja. Aha. Ich bräuchte auch mal wieder ein bisschen Lebenslust. Haben die jetzt bestimmt auch im Angebot. Wär voll cool. Ja. Brauchst du nicht vielleicht auch was? Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein? Ja. Da haben die bestimmt was. Gehen wir zusammen, oder? Super. Ja, schön, freue ich mich. Das freut mich. Ich werde es Johnny auch sagen. Dem wird es auch freuen. Ja, gute Idee. Gehen wir zu dritt. Na, das ist doch eine klare Ansage. Geht's dir gut im Moment? Naja, so gut wie es einem gehen kann, wenn einem die Lebenslust mal wieder ein bisschen ausgegangen ist. Ich habe das eher in Jürgens Richtung gesagt. So. Wer bin ich? Dr. Jürgen Kuttner. Ja, Kuttner. Ah, das war eher Meta-Antwortliche meint. Du musst wissen, dass Jürgen hier ist, um zu gucken, ob es auch Selbstbewusstsein im Angebot gibt. Ist es nicht komisch, dass man sowas nicht merkt? Wer trägt schon sein komplettes Inneres nach außen? Ah, na, ich denke, man muss immer ein bisschen hart machen. Ein bisschen cool sein. Ja. Heutzutage muss man wenigstens selbstbewusst wirken. Ich finde das aber gar nicht so falsch. Also ich sehe das auch so. Ja, aber man sollte doch bemüht sein, dann irgendwann einen Ausgleich zu schaffen. Ja. Zum Beispiel, indem man sich selbst ergründet. Das zu ergründen. Sein Selbst. Hm. Oder eben ein bisschen Selbstbewusstsein nachkaufen. Genau. Meinst du nicht, dass das psychisch ist wegen deiner Größe? Ey, seitdem ich hier irgendwie ironisch und cool und souverän mit meinen 1,67 umgehe. Wie verhältst du dich, wenn du merkst, dass man über dich lacht? Ich würde rot werden. Echt? Das finde ich doof. Na doch, du hast hier so einen Bubi vor dir. kann ich nachempfinden. Lass es doch jetzt mal. Lass uns mal gucken, was es hier gibt. Okay. Wann hast du dich zuletzt geschämt? Aus welchem Grund? Warte nicht. Was ist das für eine Frage? Hier, Zuversicht in Tropfenform. Wann hast du das letzte Mal jemand beneidet und weshalb? Ich frage mich auch gerade. Da steht die Selbsterfahrungssitzgruppe. Wenn du die Macht hättest, zu befehlen, was dir richtig scheint. Wann hast du Selbstbewusstsein? Wann hast du dir zuletzt etwas vorgemacht? Jetzt hör doch mal auf, ist das schlimm. Billige Fragerei. Wann war dir das letzte Mal was billig? Hier, Jürgen, ich hab's gefunden. Super. Selbstbewusstsein in Zäppchenform. Das ist allerdings doch nicht ganz billig. 250 Mark. Ich hab mir auch schon bei Benetton einen Pullover gekauft. Na, dann kannst du es dir ja leisten. Wenn du plötzlich die Gabe hättest, dich unsichtbar zu machen. Wie reagierst du, wenn ein Freund... Na, nehmen wir mal an, dich lacht jemand aus. Ich will ja einkaufen. Hey, du Arsch, wir sind auch noch da, ja? Sei froh, dass es uns gibt. Ja, bin ich ja auch, aber... Und schon ist die Welt wieder besser. Ach, ich mache mir eine alleine. Nee, es mit mir nicht. Wie würdest du reagieren, wenn dir jemand unterstellt, du handelst aus egoistischen Motiven? Heute oder grundsätzlich? Suicide isn't painless. It hurts like hell. It's set aside for the famous. A little suicide cells. So nothing lasts forever. But then nothing ever did. It's big, but it's not clever. Really not that big. So no more tears. You're a big boy now. We'll have a few more beers. We'll sort it out somehow. Hallo. Hallo? Tag, wer bist denn du da? Wer bist denn du? Kuttner. Ja, kick mal ihn an. Wer bist denn du? Kuttner. Ja, klar. Ja, natürlich. Wen hast du gedacht, jetzt hier zu kriegen, Hans Meiser? Kann doch nicht sein. Kuttner? Ich bin ich. Ja, das macht nichts. Nee, aber das ist ja nur relativ einleuchtend. Vielleicht bist du an sich ich. Nee. Und für dich nur bist du für dich. Für dich bist du du. Nee. Ich bin ich. Nö, finde ich nicht. Warum nicht? Hast du dich wirklich schon mal gefragt, wer bin ich? Du kannst ruhig ganz ehrlich sein. Du kannst sagen, eigentlich hätte ich mich ja nicht gefragt. Nee, hab ich nicht. Ich kann ja nicht, dass man sich unbedingt gefragt haben muss. Wer bin ich? Das zu ergründen. Ja. Dann tut's voll weh. Na siehst du, willst du dich mal ausprobieren? Ja. Ja? Da würde ich mich sehr freuen, wenn du das machen würdest. Aha. Und dann kickst du. Hey, ich bin aber gerade übertrifft, doch eigentlich ein relativ geiler Typ. Oh, nein. Oh, das war jetzt Eigenlob. Oh, warum soll ich mich die Oma loben, ey? Na gut. Wer bin ich? Bist du noch da? Ja. Jetzt hast du die Stimme verschlagen. Peinlich. Ja. Wer bin ich? Ja. Ich bin Fliege. Jetzt gib nicht so an. Ja, ich weiß, war ein bisschen schnell geredet, aber... Ja, sagt dir deine Mutter wahrscheinlich auch immer, oder? Naja. Das ist ja nicht so schlimm. Ja, ist aber nicht so schlimm, oder? Ich will aber trotzdem Folgendes sagen. Ja. Jetzt ja. Kommen wir mal zu deinem Ich. Ach so. Wie viel Prozent deines Ichs kontrollierst du? Ein bisschen mehr als die Hälfte. Ja. Ist schon immer wichtig, dass man ungefähr ein bisschen über die Hälfte ist, oder? Das Ich ist ja im Grunde eine Art Aktiengesellschaft. Lauter Aktionäre. Und aber wer 51% der Aktien in der Hand hat, der entscheidet. Ja. Ja. Wem hören denn die anderen Aktien an dir? Kurt. Kurt? Ja, ja. Ach so. Weißt du, was da so... Na ja, hundertprozentig würde ich nicht sagen, ja, aber ich schütze mich nicht vor Selbstmord. Ja, der Rest verteilt sich auf Kleinaktionäre quasi. Ja. Ja. Wem hören denn die anderen Aktien an dir? Egon Bahr und Herbert Grönemeyer. Das ist vielleicht so jemand... Wer bist du denn? Ein junger Mensch, denk nach. Richtig. Ich habe ja neulich gerade wieder gelesen, dass Nikotin das Denken anregen soll. Echt? Ja. Nur Not rauche ich selbst auch. Ist der Mann. Das ist die Frage, wo ist selbst? Hört, hört. Da bin ich eher. Genau. Ja? Ja, ja. Selbst ist der Mann. Ja? Das ist ein bestimmter Mann. Richtig. Selbst. Ja? Nicht ich, sondern das Selbst. Siehst du? Selbst ist der Mann. Selbstbewusstsein dann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Du bist ein Hobbyphilosoph. Meinst du? Na klar. Hm. Ei, großartig. Danke, ja, danke. Ja, danke. Ich kenne Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben, oder du musst so, ja, du musst ja korrekt heißen, wenn Sie glauben, die Stimmen erkannt zu haben. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben, oder sonst die sachdienlichen Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Das ist genau die Telefonnummer hier. Und ich denke, wir sollten vielleicht als erstes mal überhaupt ein paar schicke Sprichworte sammeln. Ja, um eure Fantasie in Gang zu setzen, anzuregen, euer Assoziationsvermögen zu stärken und zu schulen, zu kräftigen und aufzurichten. Die Telefonnummer war, wie gesagt, 74 81 110. Wir werden jetzt also quasi eine Art Schnelldurchlauf machen, relativ kurze Gespräche. Und ihr sagt ein tolles Sprichwort. Hallo, wer bist denn du da? Ich sag gar kein Sprichwort. Gut, dann bist du doch raus. So schnell geht das. Ein ganz schnell Durchlauf ist das hier. Hallo? Hallo? Ja, hast du ein Sprichwort parat? Ein schönes? Ja, also ich find's relativ schön. Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn sie... Warte mal, ich hol mir kurz den Blog, wo ich es mal aufgeschrieben habe. Ei. Dabei lief es fast so schön auf Hein, auf Lorelei hinaus. Ich weiß nicht, was soll ich bedeuten? Das ist, glaube ich, mein Sprichwort. Hallo? Ja, ich bin noch dran. Ja. Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Ich weiß nur, dass es anders werden muss, wenn es besser werden soll. Findest du das gut? Nee, das ist zu einsichtig. Das gibt's viel besser von Heiner Müller formuliert. Ich habe noch mehr hier aufgeschrieben. Soll ich noch eins sagen? Wie es bleibt, ist es nicht, heißt es bei Heiner Müller. So. Schreibt dir das mal auf. So, wie es bleibt, ist es nicht. Wie es bleibt, ist es nicht. Ja, ist mir bekannt. Hast du ja aufgeschrieben? Ja. Nee, das kommt dir nur falsch bekannt vor, weil du nicht genau liest. Du hast es ja noch gar nicht aufgeschrieben, du kannst es ja noch gar nicht lesen, du hörst es ja jetzt nur. Ich hab's aufgeschrieben. Lies mal vor. Wie es bleibt, ist es nicht. Gut, und jetzt macht jemand statt Abendbrot Gedanken. Ja, das werde ich wohl machen. Okay, warte, vielen Dank. Kann ich noch was sagen? Ja. Stop the world, I want to get off. Das ist auch kein Sprichwort, das ist ja eher so ein Sponti-Klo-Spruch. Nee, aber... aus der dann eigentlich halt schnell Bierwerbung wird. Aussteigen. Ja, da wird doch aber schnell... Naja, und dann darum Berliner Pilsner. Nee. Zum Beispiel. Doch, diese Sprüche haben immer die Qualität in sich, sofort Werbung zu werden. Da muss man ganz vorsichtig sein. Das ist ein Selbstmordspruch, weißt du? Haltet die Welt an, ich möchte aussteigen. Nee, gefällt mir nicht. Zum Sinn von der Straßenbahn anhalten, weißt du? Ja, das ist mir schon klar, aber gefällt mir trotzdem nicht. Ich hab noch mehr, darf ich noch einen von Bertolt Brecht sagen? Ja, erst kommt Fressen, dann die Moral. Nee, der ist gut. Der rote Himmel einer neuen Zeit kommt nicht wie die Morgenröte nach durchschlafener Nacht. Das ist ein schöner Spruch. Siehst du, das ist dann doch Poesie. Beim dritten Mal dann. Okay, man assoziiert gleichzeitig Pranzerkreuzer und aber auch Mulle-Mulle-Bett. Ja, naja, wenn du meinst. Ja, meine ich. Danke, tschüss. Okay, tschüss. So, jetzt werden hier erstmal noch kurz Sprichworte gesammelt. Hallo? Guten Abend, sehr geehrter Herr Kuttner. Ja, guten Abend. Wir müssen ja jetzt nicht so affig tun. Nur weil wir im Radio sind. Na gut. Dann sagt ihr mal ein Sprichwort, ja? Ja? Genie und Wahnsinn liegen dicht beieinander. Gut, okay, gültet erstmal. Vielen Dank, ja. Ich bin hier noch weiter am Sprichwort sammeln. Wir machen mal so 10, 12, 13, 15 Sprichworte. Vielleicht kommt noch ein wirklich originelles, ja. Und dann würden wir versuchen, diese, also so eine Art Beweisführung anzufügen. Also dann müsste jeder von euch sich für ein Sprichwort entscheiden und sagen, ich bin der lebende Beweis für dieses Sprichwort. Alles klar? Jetzt werden erstmal noch Sprichworte. Die Sammeltelefonnummer ist immer noch 74 81 110. Hallo, wer bist denn du da? Ja, hier ist der Horst. Ja, Horst, der Treckerfahrer. Tag. Ja, ich habe auch ein ganz cooles Sprichwort. Na? Ja, und zwar, jeder ist seines Glückes Schmied, nur nicht jeder hat ein schmuckes Glied. Sag mal, bist du hier so echt so ein, wie heißen die, Truckfahrer? Bom, bom, badom, badom, wie heißen sowas? So immer auf dem Bock? Ich bin eigentlich kein Truckfahrer, nee. Nee? Nee. Der erinnert, der war so fatal irgendwie an diesem Aufkleber. Vorsicht, meine Damen, meiner ist 18 Meter lang dran, jetzt dein Spruch. Ja, den kenne ich auch. Aber ist nicht so, was mich so umreißen würde. Aber ich danke dir erstmal. Tschüss. Ciao, ciao. Ich weiß immer ja nicht, ob es richtig ist, dass ich hier Zensuren gebe oder nicht. Andererseits, ich finde ja im Radio werden ja viel zu wenig Zensuren gegeben. Mal sehen. Hallo? Ja. Ja, wer bist denn du? Ja, ich bin nochmal der von vorhin. Du bist nochmal der von vorhin. Du wirst jetzt wahrscheinlich irgendein Sprichwort sagen. Sag mal, kannst du damit leben oder würdest du das aushalten, wenn ich jetzt dafür quasi immer Zensur, also immer das immer kommentiere und immer Zensuren gebe und sage, na, das ist aber ein scheiß Sprichwort. Nein, das gefällt mir nicht und das ist aber toll und so. Oder würdest du das besser finden, wenn ich das irgendwie wirklich moderat entgegennehmen würde und sagen würde, ja, das war ein wichtiger Beitrag, unter diesem Gesichtspunkt habe ich das noch gar nicht gesehen und es ist schön, dass du angerufen hast, toll, mach weiter, so meine Telefonnummer ist. Zensierst und kommentierst du nicht immer irgendwo? Ja, mach ich gern. Ja, ich wollte jetzt bloß mal fragen, wie das jetzt auf junge Menschen wirkt. Nein, das ist vollkommen in Ordnung. Das ist richtig, ja? So, dass ja, man so quasi dann abends, Dienstag, 22 Uhr immer so eine Art auch Leitfigur gewissermaßen hat, an der man sich orientieren kann. Ja, bist du. Ja, wo man weiß, aha, das ist an Musik angesagt, aha, die Turnschuhe muss ich tragen, aha, dieses Tattoo ist out, dieses Tattoo ist in, ich muss mir die Unterlippe piercen. Falsch. Naja, doch, das sind doch aber wichtige Sachen. An wen hat man da, an wen soll man sich da orientieren? Ja, wenn du jetzt überlegst, welche Stelle deines Körpers würdest du piercen wollen? Hast du dir jetzt schon mal überlegt? Was ich mir piercen würde? Ja, hast du dir noch nicht überlegt. Doch, aber da wäre das doch wahrscheinlich eine wirkliche Orientierungshilfe, wenn ich sagen würde, sagen wir mal, ich habe mir voll tolles Kopfhautpiercing. Nein, ich meine, ich habe mir das überlegt, aber ach so. Wenn du nur sagen würdest, das ist totale Scheiße und so, ne? Ja. Würde ich natürlich was total anderes machen. Ach, prima. Schön. Was Kuttner sagt, ist Kult in Brandenburg und mittlerweile auch in Mexiko. Ach, Kult ist auch ein Ekelwort, wird gleich sofort verboten. Zack. Was? Kult ist ein widerliches Wort. Man darf nicht Kult sagen. Darf man nicht? Nee, darf man nicht. Das ist... Ist voll out. Ist so out wie Nabelpiercing. Jugend in Brandenburg und mittlerweile auch in Mecklenburg-Vorpommern. Was ist damit? Maßgebend. Was ist maßgebend? Du bist maßgebend. Ach so, ja, na, das ist klar. Mann, du lass mich bleiben. Richtig, ja. Stehst du da nicht drauf? Ja. Naja. Dann komme ich ja auch irgendwie echt wie so ein debiler berufsjugendlicher Greis vor. Ich sage noch, 10 Jahre mache ich hier Radio und dann werde ich in Zentralrat der inzwischen ganz freien deutschen Jugend gewählt. Ey, das wäre doch was, steile Karriere. Das wäre doch toll, oder? Ja. Ey. Super. Als penetranter Berufsjugendlicher. Dein Sprichwort jetzt? Mehrere. Also, eins auf mich gemünzt, geht's dem Esel zu gut? Geht er aufs Eis tanzen? Ah ja, ach, das ist ein schönes Sprichwort. Siehst du? Ja, gleich wieder eine Orientierungsleitfigur 1 bekommen. Ja, und dann noch ein paar nebensächliche, so nur wenn wir träumen, sind wir frei. Oder... Ah ja, na, das ist ein Spießersprichwort. Ist sowas wie, die Gedanken sind frei. Das ist doch... hör doch auf. Doch, es ist scheußlich, ist widerlich. Ja, wirklich, sag ich dir. Ja, my home is my castle. Ja, so in der Richtung. So was ist es. Nee, die darf man auch nicht sagen. Ja, vielleicht noch, kann sich ein Mensch ohne Fantasie die Wirklichkeit überhaupt vorstellen? Hat doch was, ne? Ja, das ist schwierig. Da überlege ich noch. Hier habe ich keine Zensur. Danke für deinen Anruf. Ja, bis nachher. Tschüss, bis nachher. So, hallo, hast du noch ein schönes Sprichwort? Hallo. Ja, hi, hier ist Volker. Tag, Volker. Wiebrecht? Ja, Volker, bist du? Ich bin es, ja. Wiebrecht? Ja. Tag, Volker. Ach. Schön. Ja, klasse, wa? Ja, super. Freut mich auch so. Ja. Wo hast du deinen Kollegen gelassen? Bist du ganz alleine ohne Robert? Bitte? Bist du ganz alleine? Ja. Ja, naja, ist ja auch abends. Ein bisschen Privatheit braucht man ja auch. Ja, eben, genau. Gut, Volker, dann sag mal ein Sprichwort. Wird er sicher eher was Buddhistisches? Bitte? Wird er eher was Buddhistisch-Makrobiotisches, nehme ich mal an? Nee, überhaupt nicht. Eigentlich was Primitives, was heißt Primitives, aber na, ich leg mal los, ich darf, ja? Ja. Das ist eine Lebensmaxime eigentlich für alle. Wenn du jetzt aber sagst, Fleisch ist ein Stück Lebenskraft, dann wäre ich doch arg enttäuscht. Was für? Ja, nee, weiter. Naja, also wie gesagt, das nochmal an, eine Lebensmaxime für alle, die Welt ändern wollen. Keine Lebensmaxime, es geht nicht um Lebensmaxime, es geht nicht um Überschriften, es geht nicht um Losungen, alle heraus zum 1. Mai oder so, sondern es geht wirklich um klassische Sprichworte. Gut, also wie man sich auch dreht, der Arsch bleibt immer hinten. Wie man sich auch dreht, der Arsch bleibt immer hinten. Ja. Das ist ein praktisches, das ist ein realistisches, das ist ein und durchaus auch von so einem Bewegungsmotiv begleitetes Sprichwort. Dafür danke ich dir sehr. Bitteschön, ja. Okay, tschüss, dann sammel ich mal hier noch ein paar. Hallo? Ja, Tag. Ich bin Matthias. Tut jetzt hier nichts zur Sache, Matthias. Ja, ich behandle dich einfach mal inkognito. Ja, ich habe hier Sprichwort von Oscar Wilde. Naja, Oscar Wilde ist ja auch näher an Spruchweisheit als an Sprichwort dran. Aber sag mal. So, Erfahrung ist der Name, mit dem jeder seine Dummheit bezeichnet. Ja, das will mir doch einleuchtend scheinen. Okay, gut. Vielen Dank, tschüss. Hallo, hier noch ein ordentliches Sprichwort? Wir müssen das jetzt mal ein bisschen zügiger machen, das tut mir sehr leid, aber das war einfach mal richtig so ein Sprichwortstapel erstmal hinlegen, von dem sich dann nachher die Anrufer bedienen können. Hallo, wer bist du? Bin ich dran? Ja, du bist dran. Ach du Scheiße. Ja, ganz einfach. Herr, gib mir die Kraft, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und die Weisheit, das Erste vom Zweiten zu unterscheiden. Naja, gut. Ohne den dritten Satz wäre die... Also die ersten beiden Sätze sind ja auch Spießervokabeln. Na ja, nur wieder. Aber der dritte ist gut. Der dritte macht das dann klar. Ja, aber wenn du den dritten nimmst, ohne die beiden ersten, dann ist er ja auch irgendwo... Das stimmt, bringt ja nichts. Hast du völlig recht. Danke ich dir sehr dafür. Na, gern geschehen. Das war jetzt gleich wieder ein bisschen gehegelt. These, Antithese, Synthese. Tag, wer bist denn du da? Hi, hier ist Julia. Tag, Julia. Ja. Du hast jetzt ein schönes Sprichwort. Ich habe sogar zwei. Zwei? Ja. Ja. Also das eine hat mit mir zu tun, und zwar ist es so, Jungen gehen einem lieber zur Wäsche als zur Hand. Und so. Kann man aber auch einen BMW-Aufkleber draus machen, oder? Nein, auf nee, oder was fährt die Dame von Welt? Gar kein Auto. So Mazda? Was fahren denn so schnieke Mädelchen so? Mann. Nee, überleg doch mal. Jetzt müssen wir jetzt mal völlig weg vom Thema. Wie heißt denn dieses Auto, was so froschäugig aussieht? Na, Twingo, oder? Twingo! Twingo! Twingo fahren, Cosmopolitan lesen. Nein. Klar, und Chanel Nummer 5 auf die Nase. Nee, aber das Zweite, das ist voll gut. Ja? Ja, also ich find's schön. Schöne Worte sind nicht wahr, wahre Worte sind nicht schön. Also, das ist ein Sprichwort, das stimmt doch voll, oder nicht? Das kann jetzt hier an der Stelle noch nicht untersucht werden. Es ist mir aber in sich zu wenig widersprüchlich und zu schlicht eigentlich. Naja, ich meine, es ist doch egal, ob schlicht ist, Hauptsache es stimmt, oder? Ich meine, Sprichwort... Nee, Problem ist, glaube ich, was schlicht ist, stimmt nie. Natürlich. Nein. Natürlich. Nein, außer die ganz einfachen Wahrheiten. Aber die sind immer hochkomplex. Und das ist genau der Punkt. Ich danke dir für den Anruf. Ja, okay. Bist du jetzt ein bisschen verwirrt? Na, ich? Ja. Ja. Schön. Ja. Ey, was will man mehr? Ja. Findest du nicht, dass Verwirrung ein wirklicher Wert ist? Kommt drauf an. Alle versuchen einem doch was klar zu machen. Ja, aber ich höre nicht. Und das Problem besteht aber darin, dass die Welt verunklaut werden muss. Naja. Doch. Wir sind umgeben von Klarspülern. Wir sind umgeben von Klarspülern? Ja, jede Zeitung ist ein Klarspüler, jeder Politiker ist ein Klarspüler, jede Werbetafel ist ein Klarspüler, Fernsehen versucht klar zu spülen. Na, kommt drauf an. Ja, und die Frage ist, wo bleibt der Bodensatz? Der Bodensatz ist daran, was du denkst. Wo bleibt, das Leben ist naturtrüb. Verstehst du? Und die versuchen dir aber immer klaren Apfelsaft anzudrehen. Na, ich weiß ja nicht. Also, doch. Ich meine, ey. Ey, darum, ich wünsch dir, bleib verwirrt. Nein. Doch. Nein. Versuch dich in einen Zustand zu versetzen, in dem du nicht weißt, wo vorne, hinten, oben, unten, rechts, links ist. Doch, war dumm. Nee, dann bist du richtig. Dann spiegelst du die Welt. Und erst wenn du die Welt spiegelst, quasi dich in so einer Art gleichem Aggregatzustand verhältst, dann lebst du auch wirklich in dieser Welt. Nein. Doch, ansonsten, wenn du erstmal klarer Apfelsaft bist, ja, dann setzt sofort so eine Arabella-Kiesbauisierung deiner Person ein. Oh, und du wirst quasi in den Fernseher reingezogen. Du wirst in jede Illustrierte reingezogen. Du wirst, zum Schluss, sitzt du im Twingo. Aber du wieder. Ist doch gruselig, selbst, oder? Du widersprichst dir selbst. Wieso denn? Das ist doch wichtig. Nein, du widersprichst dir. Naja, willst du jetzt zusammen mal eine widerspruchslose Figur haben? Die sagt, ja, nein, nein, seien meine Worte. Links, rechts, oben, unten? Kommt drauf an. Ich kenne keine Grenzen zwischen Ländern, sondern nur zwischen oben und unten? Ja. Nee. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, okay, tschüss. Oh, wieder voll, jetzt bin ich voll selber verwirrt. Super, geil. Was will man mehr? Tag, wer bist denn du? Ja, hier ist Micha. Tag, Micha. Bist du dir sicher, dass du wirklich Micha bist? Hast du nicht noch einen zweiten Vornamen? Sodass du dich möglicherweise jetzt selber nochmal allein vom Namen her verwirren könntest, dass du völlig durcheinander kämst und dann zwei Stimmen, damit du gezwungen wärst, mit gespaltener Zunge zu sprechen. Zum Beispiel. Zwei Menschen antworten würden. Ich würde dir eine Frage stellen und du würdest sagen, als Antwort und würdest hinterher gleich sagen, scheiße, stimmt doch nicht, ist gelogen. Genau das Gegenteil stimmt. Ja, und dann würdest du dich streiten. Ja, dann hätten wir auch irgendwie eine zwiespältige Person, also nicht nur eine gespaltene Zunge, sondern auch irgendwie schizophren. Ja, und du denkst aber, du bist eine ungespaltene, blockhafte, erratische, monolithische Person? Heißt es monolithisch? Heißt monolithisch, kannst du mir glauben. Und selbst wenn es nicht monolithisch hieße, ist es jetzt ein tolles Wort an der richtigen Stelle. Aber an der Stelle stimmt es so, ja. Ja, dann steht doch eher da wieder Fels in der Brandung. Erratisch ist ein tolles Wort. Erratisch. Mit Doppel-R. Und weißt du, was noch toller ist? Willst du noch mal ein ganz tolles Wort hören? Ja. Chtonisch. Sag mal nochmal. CHTH. Toll. Tonisch. Tonisch. Mit vorne mit CH. Vorne CH. Tonisch. Oder tonisch? Ich weiß nicht genau. Tonisch, tonisch. Hast du ein Fremdwörterbuch da? Weniger. Ein Duden habe ich hier. Guck mal unter tonisch nach. Also einfach, wie es gesprochen wird. Kannst du denn so die Lautschrift? Beherrschst du die Lautschrift? Oh, auch weniger. Ach Mensch. Ich weiß nicht, dass ich irgendwas... Ah, dann, Wenn er doch dann eher verbal durch... Aber das könntest du rauskriegen, wenn du bei Rache guckst. Hey. Und dann müsste ja die Betonung von Rache dastehen, wie das in der Mitte ausgesprochen wird. Und das vergleichen mit dem Anfangsaussprachezeichen von chtonisch. Also, das und dann, den Anfangsbuchstaben von dem komischen Wort. C, wie Cäsar. Cäsar. Cäsar. Ich meine, du darfst ja nicht verraten, was das bedeutet. Nee. Geht nur um die Aussprache. Und dann kommt ein... H. Ein H. Wie Heinrich. Ja. Dann? Einen T, wie Theodor. CHT? Ja, CHT. Das schreibt sich aber eigenartig. Das ist ein schrilles Wort, oder? Ich hoffe, dass du durch die Rechtschreibreform nicht berührt wird. Na, nicht die Bedeutung verraten. Nee. Steht die Betonung da? Ja, jetzt habe ich es. Hast du gefunden? Nicht die Bedeutung verraten? Steht die Betonung da? Nee, da steht nur ein... Nein, nicht verraten. Nein. Kommt aus dem Griechischen. Ein komisches T aus dem Französischen. Kennst du dieses T mit diesem Häkchen unten dran? Ja, so ein C mit einem Häkchen unten dran. Ja, das steht da. Ach, dann ist das vielleicht doch, das müsste ich sehen, glaube ich. Ja, da bin ich ja doch ein optischer Typ. Du sprichst. Guck mal unter Rache nach. Oder guck mal unter Scham nach. Ja, Scham? Ja, C fängt auch mit CH an. Stimmt. Ja? Naja, das ist von der Aussprache her ist das ja ein bisschen undeutlich. Könnte ja auch S-C-H-A-M sein. Aber ja. Charme und Charme sind doch sehr unterschiedlichen Körperregionen zugehörig. Ja, doch, wirklich. Ja, siehst du, ist körperlich relativ leicht zu lokalisieren. Na, so, Moment. Charme. No. Aber das ist wieder ein ganz anderes Zeichen wahrscheinlich, wa? Na, als Aussprachezeichen so jetzt. Als Charmeur? Ja, Charmeur, wie... Charmant? Ja, ist egal. Da steht dann aber eher doch ein anderes Zeichen. Ein anderes Zeichen. Also dann ist es wahrscheinlich doch tonisch. Ja. Gibt's nur heiß, soll nicht verraten werden. Nee. Gibt's noch ein anderes Wort? Kennst du noch... Ja, ja, kommt voll aus dem Griechischen. Kennst du noch ein anderes Wort? Lachen, fiese. Choleriker, nee, das heißt ja Choleriker, das wird dann immer... Chemie. China, gibt's noch für Worte, die mit CH anfangen? Christianisierung. Christian, das wird ja mit K gesprochen. Jetzt lies mal noch ein paar andere Worte davor. Wie Christkind zum Beispiel. Jetzt lies doch mal ein paar andere Worte vor, die nicht gleich mit K ausgesprochen werden, die aber vorne mit CH anfangen. CIA. Mit CH? Ach, mit CH. Sag mal, welche Klasse bist denn du? 13. Mann. Churchill. Und hast dich aber für Werken entschieden statt Deutsch oder was? Naja, und Deutsch. Nadelarbeit. Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja, ist schon klar. Churchill ist es auch nicht. Such mal ein anderes Wort. Nimm mal eins, was du nicht kennst. Die sind besser. Mit CH vorne. Mit CH. Da kannst du dir sicher sein, dass es geile Worte sind. Wenn du die nicht kennst, sind die toll. Autsch. Nun mach mal. Ja, mach, quatsch jetzt nicht so viel rum, mach mal Hektik. Ey, was denkst du, was so eine Sendeminute kostet? Wenn du das bezahlen müsstest hier, könntest du dir überhaupt nicht leisten. Eine Minute kostet bestimmt 1000 Mark. Mit Chopper zum Beispiel. Gefällt dir auch nicht, wa? Nee, gefällt mir auch nicht. Nee. Kater. Kater ist ja, kennst du das Wort Kater nicht? Na doch. Ich hab gesagt, du sollst Worte nehmen, die du nicht kennst, verdammt nochmal. So, dann kenne ich. Sag mal, jetzt müssen wir das mal geistern. Wo gehst du auf welchem Gymnasium gehst du zur Schule? Oh, muss ich das haben? Ja, jetzt sag das mal bitte. Auf fünfte. Wo ist denn das zu lokalisieren? Habt ihr überhaupt keinen Namen? Am südlichsten Ende von Berlin-Marzahn. Hat das fünfte Gymnasium keinen Namen? Nee, das ist ja, wir haben noch keinen. Wir haben uns mal. Ist das neu? Hieß das mal anders? Das hieß doch früher mal sicher irgendwie. Hans-Marchwitzer. Von dem stammt übrigens der Satz, jeder zweite Kultur ist jeder zweite Herzschlag unseres Lebens. Ja. Ja, das weißt du schon nicht mehr, oder? Nee, eigentlich nicht. Geschichtsloser Gymnasiast, Rick, ja. Schäm dich mal ein bisschen. Ja, tue ich ganz doll. Ja. Kennt Carter nicht und Marchwitzer nicht. Vielleicht hieß er aber auch Machwitzer. Nee. Fünfte Gymnasium, wie heißt dein Klassenlehrer? Klassenlehrer haben wir nicht mehr. Wir haben nur ach, sowas gibt's ja nicht mehr. Ach, hör auf, ist mir alle zu. Wie heißt, habt ihr eine Deutschlehrerin noch? Gibt's sowas noch? Nee, gibt's offensichtlich, haben sie auch abgeschafft. Hans Marchwitzer wurde gleich die Deutschlehrerin abgeschafft. Ah, mit südliches Marzahn kann ich da bloß sagen. Wenn man Gymnasium macht, wie heißt das? Abitur heißt das, oder? Ja. Ja? Ja. Wenn man Abitur macht, dann vielleicht doch lieber woanders. Aber jetzt ist ein Wechsel auch zu spät, sonst würde ich dir raten, wechsel das Gymnasium. Jetzt, wo wir auch kurz vor Prüfung sind, Mann, oh Mann. Ob jetzt Frau Feigl zuhört, deine Deutschlehrerin? Nee, glaube ich nicht. Ah, nein, die würde vor Scham im Boden versinken. Na, das würde ich. Ja, weil ausgerechnet das Schlusslicht der Klasse anrufen muss. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, da würde ich. Aber immerhin, dass du dich im Duden zum C durchgetastet hast, finde ich, das nötigt mir doch Hochachtung ab. Ja, das schafft man dann noch. Super. Untersuchungen, die belegen, dass, sagen wir mal, ungefähr 62% aller deutschen Abiturienten der deutschen Sprache nicht mächtig sind und kaum lesen können. Ja. Und kann, wie ist, aber du gehörst zu den 48%. Ich kann lesen. Dazu gratuliere ich dir. Danke. Insofern ist vielleicht das fünfte Gymnasium im südlichen Marzahn doch ein möglicher, wichtiger Schritt ins praktische tätige Erwerbsleben. Ja, irgendwie schon doch. Ja. Ja, und du lerne mal bis morgen schön, was tonisch heißt. Mensch, jetzt habe ich doch noch mein Sprichwort noch gar nicht gesagt. Gut, ne? Deshalb rufe ich doch. Ach so, sag mal dein Sprichwort. Mensch, dann fangen wir mal ein Thema ab. Und zwar heißt es, ehrlich währt am längsten, doch wer ehrlich ist, der bringt's zu nichts. Ah, nee, och, na, das ist ja ein Sprichwort für Steuerberater. Nee, ist doch aber voll abstoßend, findest du nicht? Ich meine, wer ist denn heute noch ehrlich und wer ehrlich ist, da. Pass auf, es gibt doch aber immer sehr unterschiedliche Leben. Und wenn du jetzt sagst, wie aus dem Leben gegriffen, dann klingt das eher wie voll in die Scheiße gegriffen. Aber und das ist doch dann ein Leben, da sollte man doch den Kontakt zu vermeiden. Ja, aber wenn mal jeder so tief in sich reinguckt, dann findet man doch irgendwo immer. Ja, findet man irgendwo immer ein Stückchen Scheiße, meinst du? Ja, klar. Nee, finde ich nicht. Nicht? Nee, tschüss. Tschüssi, guten Abend. Ja, hier ist ja noch ein. Wer bist denn du? Ach, schade, da hat wieder ein Kollege angerufen. Das war vielleicht so mein Kollege Johnny. Und der wollte wahrscheinlich ein schönes Autofahrersprichwort loswerden. Ey, Kinder, ihr könnt auch hier gleich mal schon beim halbautomatischen Anrufbeantworter anrufen. Der hat die 721 39 32. Die Leitung, weil sind ja hier die Leitungen voll. 721 39 32. Erzählt dem eure Sprichwortgeschichte. Nicht bloß ein Sprichwort, das reicht nicht, sondern warum das Sprichwort bei euch seine Gültigkeit hat. Johnny? Ja. Mensch, ey, das ist hier voll eine Autofahrersendung. Du bist ja jetzt auch gerade auf dem Bock, wa? Ich nehme an. Empfang, pass auf. Aber bevor du anfängst, Hörer anzupöbeln, dann beleg mal nochmal einen Mathekurs, weil bei 62% bleiben, wie viel übrig? 38. 40, sondern 38, ja. Ja, jetzt kannst du weiter meckern. Besser Wessi, besser Wessi, besser Wessi. Ja, das ist doch unsere Art. Wo bist denn du aufs Gymnasium gegangen? Sag ich dir nicht. Neukölln. Nee. Friedenau. Nee. Spandau. Nee. Steglitz. Mann, du weißt nicht. Habe ich dich wieder vorgeführt, Johnny? Ich muss jetzt einen Parkplatz suchen. Ach, bist du schon zu Hause? Ja. Beneidenswert. Ja. Ja. Ja, ich wollte dich nur ein bisschen verbessern. Das macht total viel Spaß. Ah, ist das peinlich. Ja, finde ich schon. Wenn du mit den kleinen Menschen meckerst, die noch nicht mal aus der Schule raus sind, dann muss man dich auch mal ein bisschen antöbeln. Pass mal, ich versuche einfach immer das alles mit 110% hinzukriegen. Und jetzt mach mal 110 minus 62. Wie viel bleiben da übrig? Ich finde übrigens, Sprichwörter gibt's tierisch viele, die stimmen, aber du willst ja gute Sprichwörter. Das ist halt schwierig. Weil das ist schwierig, wa? Ja, aber ich meine, es gibt auch ganz viele Hörer. Von daher denke ich ja doch, dass möglicherweise sich die mit den Newton-Sprichwörtern entscheiden sollten, anzurufen. Ja, bestimmt noch. Aber die meisten Sachen sind ja keine richtigen Sprichwörter, finde ich, die bisher gekommen sind. Die bisher gekommen sind, denke ich auch. Sind eher Zitate. Ja. Von klugen Menschen. Ja. Und Sprichwörter sind meistens so ein bisschen abgenutzt und deswegen blöd. Aber gerade die ganz kurzen, die haben so viel Wahrheit. Ja, aber gibt zum Beispiel ein tolles spanisches Sprichwort. Fahr langsam, Johnny. Die Sonne und die Polizei sind immer dabei. Und da bin ich der beste Beweis für. Da bist du der beste Beweis für. Tschüss. Ciao. Hallo. Hallo, Anrufer. Hallo, hier ist Annette. Ach, Anruferin. Tag, Anruferin. Hallo, Annette. Ich habe auch im Duden nachgeguckt übrigens. Ja, aber nicht verraten, sondern wie wird es ausgesprochen? Ja, ich überlege gerade, weil das ist ja, wie der Vorhergehende schon sagte, so ein C mit so einem Dehns unten dran. Ja, aber aber vorne im Duden ist doch eine Gebrauchsanweisung. Nee, da ist doch eine Stelle, wo da steht, wie spricht man ein C mit einem Dings unten dran aus. Nein, ich will ja jetzt bloß, sagen wir mal, für Leute, die den Duden nicht kennen, einfach noch ein bisschen auf die selber hauen. Sagen, es kommt irgendwie, ist ja aus dem Französischen, ne? Also so würde ich sagen, also Sto, also ich kann es nicht richtig aussprechen, aber weil. Wieso sagst du jetzt, würdest du sagen? Hä? Du sagst jetzt, würdest du sagen? Was würde ich sagen? Na, du hast gesagt, du würdest jetzt so aussprechen, würdest du sagen. Weil C mit dem Haken unten dran kommt aus dem Französischen, meinst du? Ja. Ja, das gilt doch aber nicht. Das ist doch jetzt Lautsprache. Und die hat ja mal ganz eigentümliche Bedeutung. Wo die ja, da die Zeichen hergenommen haben, ist völlig beliebig. Jetzt hat doch aber ein Duden auch so, ein Vor- so vorne so eine Gebrauchsanweisung. Ja, ja. Ich guck gerade. Guck mal nach. Bei den Aussprachezeichen. Und da steht dann immer, man spricht das aus wie. Und dann müsste da stehen zum Beispiel wie Rache. Wie das CH in Rache. Moment. Ja? Sein. Ach, das ist aufregend, ey. Ach toll, Jugend forscht. Ja, nicht schlecht, wa? Ja, schön, finde ich schön. Welche Klasse bist du denn? Ich bin 11. Klasse. 11. Klasse, na da trumpfen wir doch jetzt mal einen, übertrumpfen wir doch mal einen 13. Klässler. Moment, ich hab's gerade. Und retten die Ehre der Schule. Auf welchem Gymnasium bist du? Ich bin auf dem Theodor-Fontane-Gymnasium in Strausberg. Theodor-Fontane-Gymnasium, also, jener alter deutscher adliger Schriftsteller. Ja? Ja, ja, ist richtig. Nee, das war überhaupt gar nicht richtig. Das war jetzt ein billiger Wortwitz von mir. Mega. Pass auf. Hier steht bei C mit so einem Haken unten dran. Ja. Wie in ich und Bronchien. Siehst du? Wie schlecht, hä? Ja. Und jetzt weißt du. Vorher hast du dir nur gedacht. Ja. Und das ist aber das trügerisch. Man darf nicht einfach so sagen, naja, ich denke mir das so. Ja. Das sagen immer alle, gerade heutzutage. Da sollte man dann doch lieber in die Gebrauchsanweisung gucken. Also, ja. Chtonisch. Chtonisch. Chtonisch. Chtonisch. So sagen, ohne, nein, darfst du nicht sagen. Das soll ein Geheimnis bleiben. Wie war dein Name? Annette. Der Begriff chtonisch, der soll unser beider süßes Geheimnis bleiben. Schön. Ja, und okay. Wir werden uns am Begriff chtonisch erkennen. Wenn okay. Wir uns irgendwann mal begegnen werden, oder wir werden uns in die Augen schauen, wir werden schon ahnen, wer wir sind, ja, so wie im Märchen immer eine Münze zerbrochen wurde, und dann treffen die sich nach 40 Jahren, nach 80, 60, nach 40 Jahren treffen sich Brüderchen und Schwesterchen aus dem Osten und aus dem Westen wieder und fügen die D-Mark zusammen, ja, und stellen fest, wir sind einer Nation Kinder. Und wir würden dann aber feststellen, wir würden ahnen, wir sind eines Geistes Kind, würden uns also in die Augen schauen und dann würde einer von uns chtonisch sagen. Aber doch nicht so aggressiv. Und ich nehme an, du würdest das sagen, du würdest dann so ein chtonisch in meine Richtung hauchen. Hauchen. Und ich würde den Blick senken, also den Kopf senken und so, so dass die Pupillen durch die Oberlider so leicht angeschnitten sind. Das nennt man den Kennedy-Blick. Der ist super ausstrahlungsstark und hocherotisch. Mit dem Blick bringt man auch so ja Marilyn Monroe zum Singen zum Beispiel. Ach. Und ich würde dann zurück sagen, ja, chtonisch. Und dann würden wir wissen, dass wir kennen uns. Wir nicht nur wir kennen. Ach. Mann. Wir sollten doch zusehen, dass noch ein paar Jahre ins Land verstreichen. Du bist noch, glaube ich, zu unbeschwert, forsch, mädchenhaft. Ja, auch. Würde ja? Ich nicht so sagen. Welche Deo nimmst du zum Beispiel? Eher Teen Spirit? war das jetzt fies? Kannst du das eigentlich schon, kannst du das sagen, welche Deo du nimmst zum Beispiel? Soll ich verraten? Ja. Also, oder nee, erstmal, woher hast du eine Deo? Aus einer Drogerie. Ach so, also hast du jetzt nicht geschenkt gekriegt, sondern hast du dich selber dafür entschieden? Ja, ja. Selbst geschenkt sozusagen. Ja, und sag mal? Von Betty Barclay. Ach so, kenne ich überhaupt gar nicht. Wer ist denn Betty Barclay? Das klingt ja doch wie eher eine fette amerikanische Komödienschauspielerin. Nee, also. Ist es nicht? Für mich aber. Und wie richtet? Wie eine fette amerikanische Komödienschauspielerin. Nein, also ziemlich gut, finde ich. Ziemlich gut? Ja, ja. Ach, das ist jetzt natürlich blöde, dass Radio ist. Ja, würde ich ja doch gerne mal riechen. Betty Barclay. Ich würde jetzt mal hier vielleicht sprühen, so ein bisschen. Sprüh mal so ein bisschen ans Telefon. Hast du Deo oder hast du die Flasche dabei? Na, Moment mal. Ja. Ich muss mal hier kramen, einen Moment, ja, in meinem Schrank. Ja, denn ja zum Beispiel, man sagt ja auch immer sehr bildhaft über den Äther. Und Äther ist ja im Grunde auch so ein Transportmedium, eigentlich auch für Gerüche. Das funktioniert zwar nicht, aber jetzt wirst du einfach das mal über den Äther geben. Während Äther selber ja dann eher die medizinische Substanz ist, mit der man Leute leicht bewusstlos machen kann, um eine Bank auszurauben. Naja, Äther also, in so einem Wattebausch an die Nase gepresst und dann hören die Leute hinten um und sind bewusstlos. Äther. Aber wir sprechen jetzt metaphorisch von Äther und von daher wird es vielleicht möglich sein, dass jetzt auch viele Hörer an den Radiogeräten jetzt sofort Betty Barclays Aroma vernehmen können. Pass mal auf, hör mal zu. Ja, nicht leise, dann hört man es vielleicht. Naja, aber ich versuche zu riechen gleichzeitig. Hast du es gehört? Ja, habe ich gehört. Ich war. Und wie findest du es? Nicht schlecht. Ja, sag ich ja, ne? Ja. Aber hat natürlich doch ein bisschen so was leicht mädchenhaftet. Ja. Wobei jetzt Leichtmädchen ist natürlich, klingt ja auch ja, sehr, klingt ja auch sehr missverständlich. Sollte das nicht. Annette. Ja? Wir lassen mal noch 1-2 Jahre ins Land streichen. 40 waren es doch. Nee. Na, wat, stehst du so, jetzt so voll auf so uralte Männer? Kann ich nicht von mir behaupten. Siehst du, also mach mal 1-2 Jahre. Okay, 1-2 Jahre. Und dann ich setze meinen Kennedy-Blick auf und du hauchst dann, wie jetzt eben Betty Barclay, tonisch. Und ich versuche es mit sonorer Stimme, Johnny Cash-mäßig, tonisch. Okay. Zu sagen, und wir wissen, wir sind's. Werden wir tun. Ich danke dir, Annette Betty Barclay. Ja, okay. Und in welchem Gymnasium bist du? Ach, Theodor Fontane, wo ist es beheimatet? In Strausberg. In Strausberg. Ja. Da werden doch vielversprechende junge Menschen offensichtlich herangezüchtet. Ja, ja. Ja. Herangezüchtet. Ja, vielen Dank für deinen Anruf. Okay, mach's gut. Tschüss. Tschüssi. 721 39 32 ist die Telefonnummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter. Da habt ihr schon Gelegenheit, jetzt sagen wir mal, sprichwortrelevante Erzählungen, Texte auf Band zu sprechen und wir hören uns die dann am Beginn der folgenden Sendung an. Vielleicht sollte ich jetzt überhaupt mal den halbautomatischen Anrufbeantworter illustrieren, wie der sich nämlich anhört. Und wir hören uns jetzt mal den halbautomatischen Anrufbeantworter aus der letzten Sendung an. Und so einen automatischen, einen halbautomatischen Anrufbeantworter, den kann man nur mit eurer Hilfe herstellen. Dahinter steht hier eine Person von starker Willenskraft und unheimlicher Fingerfertigkeit, die die Bänder dann zusammenschneidet und zusammenfügt. Aber auf der anderen Seite, das, was darauf gesagt wird, das ist von euch gesagt und ihr habt jetzt die Möglichkeit, euers unter der 721 39 32 auf Band zu sprechen und euch dann möglicherweise in der nächsten Woche so zu hören, wie sich die Anrufer aus der vorherigen Woche jetzt hören. Kuttner, du bist echt ein Knuddelteil. Danke. Kuttner Hennermann. Das Telefon. Hallo, hier ist der Thomas. Und ich würde sagen, also so 65% von meinem Ich gehören mir. Dann gehören noch 20%, ja, ich würde sagen, meinen Kumpels und auch meiner Familie. Dann nochmal 10% extra meinem Bruder. 2% meinem Hund. Dann würde ich noch für mich persönlich sagen, vielleicht auch noch 1% meinem Computer. Und... Ich lese gerade ein schlaues Buch. Normalerweise sollte ich, wenn ich den Buch glaube, 100% meines Ichs besitzen, aber ich bin dann nur bei der Hälfte des Buches und glaube im Moment, dass ich 80% besitze. Ganz einfach, kurze Faustregel, wenn du nämlich einen Kumpel hast und der kommt irgendwie zu dir mit einem Problem. Du kannst, bist zum Beispiel gestresst und dann fängst du an, erzählst halt einfach, hast die Möglichkeit, auch, ja, nicht erzählst, du hast die Möglichkeit, zwischen deinen Reaktionen zu wählen. Entweder du reagierst nun mal gestresst, und das heißt nur wirklich reagieren, aber proaktiv sein, laut dem Buch von Stephen R. Covey, die 7 Wege zur Effektivität, kann ich nur empfehlen, hat man eben doch die Wahl, dir einfach zu sagen, ja, ich nehme jetzt die Zeit und sage, okay, komm mal her mit deinem Problem. Johannes R. Becher, zu mich gehört ein Du. Auch du der Tiere, auch du der Pflanzen. Ohne Du ist ich ein sich selbst fremdes Wesen. Ich glaube, ich besitze 0% von mir selbst, weil, oder vom Ich, weil das Ich ist ja eine Reflexion des Äußeren, der Welt. Und eine Reflexion einer Reflexion wäre doch sinnlos. Ich schätze, du weißt es nicht, aber im Moment gehören 50% meines Ichs mir, 35% dir, Kuttner, und 15% dem halbautomatischen Anrufbeantworter. Oder zumindest werden so viel Prozent von euch kontrolliert. Gösters lustige Instrumente, Teil 22. Heute das Tambourin. Hallo Kuttner, das ist ja so traurig, was der Mann da eben erzählt hat. Ich finde, wenn man sein Ich weggibt, also ich glaube in dem Sinne, wie ich es bei dir verstanden habe, dann ist es doch eher geil, dann tankt man doch eher auf, dann wird man doch eher... Also nur noch mehr. Ja, Tag, hier ist Katharina aus Berlin. Ich denke, dass die Teile von einem selbst, die man nicht verschenkt, dass nur die verloren gehen und dass eine geteilte Freude doppelte Freude ist. Hallo, ich bin's nochmal, Thomas. Wollte mich korrigieren. Nochmal, 55% von meinem Ich gehören mir. Dann sagen wir 5%... to me your problems. Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Ich habe für dich eine astreine Story, was mir passiert ist in meinem Leben, wo man sagt, Mensch, bin ich Icke oder bin ist es der? Oder bin ich doch vielleicht Icke? Ich bleib ich, ja, und dummerweise komme ich nicht durch. Ach, das ist natürlich blöde gewesen. Tut mir leid, hättest du vielleicht doch deine Geschichte auf Band erzählen sollen. Aber ansonsten bin ich wieder sehr beruhigt. Der Hörer ist ja doch klüger, als man manchmal meinen sollte. Und all die, die denken, dass sie klüger sind, als manchmal von ihnen gemeint würde, die haben jetzt weiterhin die Möglichkeit, unter der Telefonnummer 721-3932 den halbautomatischen Anrufbeantworter anzurufen und gewissermaßen eine Mini-Enzyklopädie zum jeweils aktuell behandelten Thema zu erstellen, so wie wir sie eben gehört haben, mit einem bunten Strauß unterschiedlicher Ansichten. Darüber freue ich mich selber immer sehr, kann daraus eine Menge lernen und denke auch am Hörer, am gemeinen Radiohörer gewissermaßen, zieht es nicht spurlos vorbei, sondern setzt vielleicht Keime der Zuversicht, der Hoffnung in eure kleinen Herzen. Bisschen nachklingen lassen. So, Hörer, jetzt mal wieder tief durchatmen. Was machen wir jetzt? Sammeln wir noch irgendwie 3 Minuten, sammeln hier Sprichworte und nach Nachrichten jetzt dann richtig los. Da telefonieren wir dann. Ich beweise mit meiner Existenz die Gültigkeit eines bestimmten Sprichwortes. Gegen alle Unwahrscheinlichkeit, die möglicherweise herrschen mag. Hallo, wer bist denn du da? Hallo? Hallo? Hallo? Ja, Hallöchen. Hallöchen, ich sammle hier gerade noch Sprichworte. Jetzt ganz kurz, bis zu Nachrichten. Ganz kurz ein Sprichwort sagen und dann ist erstmal... Ich würde sagen, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Gut. Hallo? Ja? Ja, ein Sprichwort? Ja, Morgenstund hat Gold im Mund. Gut, danke. Hier noch ein Sprichwort? Hallo? Spinnen am Abend erquickend und labend würde ich an der Stelle einfügen. Hallo? Selbstkritisch? Ich habe kein Sprichwort, aber eine Redewendung. Ist das auch okay? Na, sag mal. Die bezieht sich nicht auf mich, sondern auf die heutige Sendung. Na? Vom Hölzchen aufs Stöckchen. Ja, das ist aber immer so. Naja, aber heute ist besonders. Danke. War kein Sprichwort, gültet nicht. Hallo? Ja, so 6 wie wir 5 sind, gibt es keine 4 anderen, denn wir 3 sind die 2 Einsägen. Auch eher ein Wortspiel. Naja. Ach Gott, Mann, oh, jetzt auch, Mann, ach, jetzt voll ein enttäuschter Hörer, ey, das tut mir dann doch in der Seele weh. Hallo? Der Stier hat seine Hörner nicht umsonst. Aha. Na gut, ja? Hallo? Hier schnell ein Sprichwort, bevor gleich die Nachrichten kommen. Ich wollte mal ein bisschen Kultur in deine Sendung bringen. Warte, wolltest du jetzt was singen? Sitzt du am Klavier oder vielleicht gar am Spinett? Ja, ich möchte Kultur in deine Sendung bringen. Ja, was heißt denn, wie soll das aussehen? Hier ist doch voll, die ganze Zeit ist super Kultur drin. Das älteste Sprichwort der Welt, dir sage. Das älteste Sprichwort? Manum est. Und ich finde, das trifft es einfach perfekt. Ist das älter als das Alte Testament? Nee. Er sagt ein Sprichwort, das Alte Testament, sag mal. Ja klar, da stehen auch die Sprichwörter alle drin, daher kommen die. Aus dem Alten Testament? Ja, na, lies mal. Da sagen wir mal jetzt ein paar Sprichwörter. Zum Beispiel, eher jeden Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Haha, ein Sprichwort, was immer wieder schlagkräftig widerlegt wird, seit 3000 Jahren menschlicher Geschichte. Da bin ich ja mal gespannt auf das Sprichwort. Lies mal Alte Testament Sprüche Salomo. Das wäre sowieso toll, wenn da jemand blättern würde und jetzt mal ich sagte, die Hälfte der Sprichworte kommen aus dem Alten Testament und aus Faust. Ja, vielleicht kommt ja noch jemand. Das ewig Weibliche zieht uns hinan, zum Beispiel. Das ist jetzt nicht Alte Testament. Jetzt du mein Michael Christian möchte dir nochmal was sagen. Denn wer? Michael Christian. Wer ist ein Michael Christian? Mit aus der 13. Klasse. Das ist mein Bruder, der steht hier gerade. Ach so, der ist jetzt voll betreten aus dem südlichen Marzahn? Richtig. Und schämt sich echt ein bisschen? Ach, Michael, du hast den Farbfilm vergessen. Nee, gib ihn jetzt, ja. Gib mir mal. Das haben wir dir immer vorgesungen, das haben wir damals aufgenommen, das war geil. Tonisch, das habt ihr vorgesungen? Naja, Micha, du hast deinen Farbfilm vorgesungen, das haben wir noch Wochen später mal gesungen. Schön. Ach Mensch, da habe ich ja richtig ein bisschen Hausmusik in den Südmarzahner. Bittet es Timio danach, et dona ferentes. Das ist ja irgendwie mein toller Lateinsatz, den ich schon seit 20 Jahren immer wieder raushole, wenn es drauf ankommt. So, gib mal schnell den Micha her. Ja, gib ihn dir mal, ne? Micha, mein Michael. Ja, hallo. So, warte, jetzt willst du dich irgendwie entschuldigen oder versuchen, das Bild des fünften Gymnasiums in Marzahn ein bisschen aufzubessern? Nee, naja, also ich sehe schon meine Schwester, die hatte ich sehr beeindruckt. Ja, also die war doch schlauer als ich und ich muss mir doch eingestehen, dass ich dumm bin. Deine Schwester ist schlauer als du? Ja, die kann sogar Lateinisch. Und welche Klasse ist die? Die ist 11. Klasse. Oh, super peinlich, oder? Dass man sich aus der 11. Klasse Bescheid stoßen lassen muss? Ja, das ist... Mann, stell mal vor, da hören jetzt außer der Deutschlehrerin, dem Sport- und Werklehrer und der Nadelarbeitslehrerin hören jetzt nur deine Klassenkameraden dazu. Na, du wirst ja morgen Spießruten laufen. Ja, ich bin schwer dran, ich werde heute Nacht ganz schlecht schlafen. Ja, das glaube ich allerdings auch. Ich kann nicht dienen mit irgendwelchen Sprachen, wie zu meiner kleinen Schwester. Ja, nee, ist ja, lies einfach, vielleicht versuchst du noch, bevor du schlafen gehst, eine halbe Stunde zu lesen und dir davon was zu merken. Ja. Dass du wenigstens einfach mit irgendeinem tollen Satz morgen prahlen kannst. Ja, ich werde mir deine Sendung noch in Ruhe anhören. Und zum Beispiel, greif zum Alten Testament. Wieder etwas schlauer sein. Hast du das Alte Testament? Nee, der ist nicht so verbreitet in Marzahner Haushalten wahrscheinlich, nee, oder? Ich glaube nicht. Also ach Mensch, welch heidnische Gesellschaft da in Marzahn. Mann. Da wird statt Weihnachten auch immer noch die Wintersonnenwende gefeiert. Ganz bestimmt. Ja, und wenn du heiratest, würdest du das kirchlich machen? Nee, du wirst dich voll aufs Standesamt beschränken, nehme ich an. Ich glaube, man heiratet heute nicht mehr. Und verloben fällt völlig aus, oder? Hä? Verloben fällt völlig aus. Ja, auch. Und wenn du jetzt sterben würdest, würdest du dir einen Priester bestellen, der am Grabe reden soll? Oder würdest du jetzt, sagen wir mal, einen weltlichen Grabredner lieber nehmen? Nee, zum Beispiel... Zum Beispiel Gerald Kötter-Heinrich, der an deinem Grab alte Nachrichten oder sagen wir die Nachrichten deines Todestages verliest. Ich glaube, ich würde Teen Spirit spielen lassen und dann wäre es ja. Das kann man dann hinterher. Ja, das ist ja so auf das vorne auf das Instrumenten, auf das Intro, auf das instrumentelle Teil quasi noch die Verkehrsnachrichten und dann genau wenn er zu Ende ist, fängt Kurt an zu jammern. Hm. Ja, das wäre eine tolle Beerdigung, oder? Ja, das wäre auch, ja. Also schreib dir den Namen auf Gerald Kötter-Heinrich. Gerald Kötter-Heinrich. Ja, und wenn du tot bist, dann sagst du, Gerald Kötter-Heinrich soll meine Totenrede, also soll anlässlich meines Todes einfach die Nachrichten von meinem Todestag vorlesen. Soll ich jetzt sagen? Nee, sollst du nicht jetzt sagen, sollst du sagen, wenn du tot bist. Mann, stell dich nicht so blöd an. Die 13. Klasse aus dem 5. Gymnasium in Marzahn, du Halleluja. Wollte die Schwester da noch was sagen? Ja, die drängelt. Die will ja, gib die mal her. Irgendwann willst du noch los. Jetzt. Hallo, Schwester. Ey, Schwester. Ja. Schwester, mir geht's so schlecht. Schwester. Hast du nicht mal ein schönes Annelied für mich, Mama? Annelied? Ein Annelied. Annelied habe ich nicht. Muss ich mal kicken. Muss ich mal zu Hause mal kicken. Mein Bruder wird immer bevorteiligt von dir. Anne, du musst mal da deinen ollen Bruder ein bisschen trösten. Ach, der ist jetzt völlig fertig. Der geht jetzt gebrochen ins Bett. Der ist ja schon seit so vielen Jahren. Du tröstest ihn schon seit so vielen Jahren? Ja, natürlich. Ach, da bist du ja voll in der Übung. Ach Mensch, könntest du auch so stundenweise trösten mal zum Beispiel? Was, bist du auch manchmal deprimiert? Manchmal bin ich voll gebrochen. Nein, gut nah. Ja. Du bist doch so ein selbstbewusster Mensch, das glaube ich gar nicht. Na, das sieht ja nur so aus. Wenn du heute das ist ja, guck mal, Radio, ich bin gewissermaßen böhmischer Dörfler, in dem Patjomkinscher Dörfler. Freig. Wenn du jetzt diese feine, wo bist du denn geboren? Sag mal. Was? Kommst du aus Mecklenburg? Na, in Berlin, aber soll ich dir sagen, da hing ein ganz schlimmer Stern hing über meinem Geburtsbett. Ich bin tatsächlich im Volkspolizeikrankenhaus geboren. Kannst du dir das vorstellen? Nee, mach ich den Eindruck, wie wenn ich im Volkspolizeikrankenhaus geboren worden wäre? Na, weiß ich auch nicht. Wollen wir mal kicken, wo der Kötter-Heinrich geboren wurde. Gerald, wo wurdest denn du geboren? Kannst du das genau sagen? Ja. Das ist interessant. Vielen Dank, Gerald. Gerald kann also genau sagen, wo er geboren wurde. Ey, da fällt mir gleich noch eine passende Frage ein. Gerald, wo denn? Im Krankenhaus Lengrich-Westfalen. Städtisches. Das hieß Städtisches Krankenhaus Lengrich-Westfalen? Jo. Und empfindest du das so als so ein, auch so ein unseligen Stern, der über deinem Leben hängt, als eine Bedrohung deiner Existenz? Oder hast du das so weggesteckt und sagst, Lengrich-Westfalen, muss man zu stehen? Ja, muss man zu stehen, bedrohend nicht, aber bestimmt mich halt zu 80%. Ja, und könntest du dir vorstellen, in einem Volkspolizeikrankenhaus geboren worden zu sein? Da, wo man die Kappen direkt aufgesetzt kriegt. Nee, da standen die Hebammen im Bett rum und haben gesungen, Toni 17, bitte kommen. Ja, so war es damals im Osten. War nicht so leicht. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf, ja? Ja, ist in Ordnung. Tschüss, dann spiele ich jetzt muss ich hier einfach noch eine Musik spielen, weil ich muss jetzt hier die Kassetten wechseln. Ich muss dem Gerald den Steiß von der Stirn wünschen. Mann, diese Wortspiele haben es manchmal aber auch in sich, war? Oder Gerald, wolltest du da jetzt noch was sagen dazu? Die haben es wirklich in sich. Finde ich gut. Danke. Finde ich gut. Eines Tages. lag es auf meinem Fenster. Saß ein Vogel wunderbar, yeah. Und die Mutter, die sagte, geh und fang mir den Vogel. Aber ich fing ihn nicht. Hatte große, starke Flügel. Und ein fröhliches Gesicht. Mutter wurde ganz hektisch. Ich geb zu, er gefiel mir. Aber ich bin ihn nicht. Und die Mutter, die drängte. Nicht im städtischen Krankenhaus in Lengrich-Westfalen, ne? So ja, Musik. Wir hatten das Lied auch, nur ein bisschen anders. Und, wie hieß es bei euch? Naja, flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. Nicole hat ja diesen Grand Prix gewonnen damals. Ah ja, guck ja. Mal an, na, das ist natürlich wieder niedrigend. Das ist nur im Westen auch alle Scheiße. Ja, aber später erst. Ja, später erst. Bevor ich jetzt gleich sagen werde, dass es 23.37 Uhr ist, will ich noch ein altes Nachrichtenmacher-Sprichwort loswerden. Nischt ist so alt wie die Zeitung von gestern. Mit 7 Minuten Verspätung wird jetzt mein Kollege Gerald Kötter-Heinrich hier völlig ausgelutschte, abgelabberte, völlig uninteressante, längst überholte, uralt Nachrichten von vor 7 Minuten verlesen, nehme ich an. Danke für die Aufwertung. Du hättest doch einfach voll gegenhalten können und sagen, das ist super frische Ware. Um 23.30 Uhr sah die Nachrichtenlage noch völlig anders aus und es du hast ja in der Zwischenzeit alles hochaktualisiert. Ach, die Nachrichtenlage, oh, ist ja voll peinlich. Das sind aber Sachen, die darf man immer nicht sagen im Radio. Nee. Was sollen der Hörer denken? Nee. Ja? Die ja. Gehen runter zum Zeitungskiosk, schlagen die Zeitung auf, zum Briefkasten, schlagen die Zeitung auf und denken, das haben die jetzt gerade eben gedruckt und wissen alle nicht, dass das alles schon von gestern ist. Oder? Die Nachrichten, die du jetzt hier vorliest, wird man morgen ja nicht in der Zeitung lesen können. Das hochaktuelle, das ganz brisante Material, was Gerald Kötter-Heinrich jetzt hier gleich mit seiner sonoren Stimme zum Vortrage bringen wird. Gerald, ja. Lass es rollen wie ein großes Rad, deine Nachrichten. Das ist hier Fritz, sind Rock'n'Roll-Nachrichten. Da ist ein geiles Musikbett drunter und wir haben tolle Leser. Tolle Nachrichtenvorleser. Im Grunde der Jüngste ist er auch nicht mehr, aber trotzdem, ich meine, Michael Jack, nee, hier, wie heißt er? Mike Krüger? Nicht Mike Krüger, willst du Mike Krüger? Soll ich nicht als Mike Krüger der Fritz, das Fritz Kurzinfos ankündigen? Nein, ich wollte nur sagen, Mick Jagger hat trotzdem immer noch einen Knack in den Arsch, mit dem er wackeln kann. Und wenn ich euch was sagen kann, dann ist Gerald Kötterheinrich, der kann total knackige Arschnachrichten vorlesen. Seems to be your show. Kurzinfo. Vertagt. Die Bonner Koalition will erst Mitte Dezember darüber entscheiden, wie stark der Solidarzuschlag 1998 abgesenkt wird. Dann lägen die Eckwerte der geplanten Steuerreform vor, sagte Kanzleramtsminister Bohl am Abend. Die FDP verlangt eine Senkung um 2%. Flüchtlingsdrama. Die Nachbarstaaten Zaires haben auf ihrem Krisengipfel beschlossen, die UNO um die Entsendung einer neutralen Truppe zum Schutz der Flüchtlinge in Ost-Zaire zu bitten. Zaire hat an dem Treffen nicht teilgenommen. US-Wahlen. 200 Millionen Amerikaner sind aufgerufen, einen neuen Präsidenten zu bestimmen. Nach letzten Meinungsumfragen liegt Amtsinhaber Clinton deutlich vor seinem republikanischen Herausforderer Bob Dole. Außerdem entscheiden die Wähler über die künftige Zusammensetzung von Repräsentantenhaus und Senat. Erfolgreich. Russlands Präsident Jelzin ist heute in einer Moskauer Klinik am Herzen operiert worden. Der Eingriff verlief nach Angaben eines Regierungssprechers ohne Komplikationen. Widerstand. Die Organisation für das Überleben des Ogoni-Volkes will mit einem dreitägigen Hungerstreik an den vor einem Jahr hingerichteten nigerianischen Bürgerrechtler Saro Viva erinnern. Sie setzte sich damit über ein Verbot der Militärregierung hinweg. Wetter. Ja, heute Nacht noch irgendwie, morgen bei frischen, bei bis starken Südwestwinden Regen kaum über 10 Grad. Noch was? Hast du Verkehr? Nee. Verkehr. Da liegen keine aktuellen Meldungen vor. Mensch, war doch ein bisschen hochgegriffen mit Mick Jagger, oder? Ja. Herr Grönemeyer, so können wir uns auf Grönemeyer einigen. Ja, genau, das passt. Gerald Kötterheinrich, einen Namen, den man sich merken wird müssen. The Crazy World of Fritz präsentiert live in Berlin. Die Band von Robert Palmer und Duran Duran's Andy Taylor, The Power Station. The Power Station mit Robert Palmer und Andy Taylor. Donnerstag, 7. November im Hard Rock Café Berlin. Aufgeladen, elektrisiert und ins Stromnetz eingespeist von Fritz. Nabend, nochmal kurz vorher, Nabend. Ha, ha, ha. Mann, oh Mann, jetzt alle Knöpfe hier falsch gedrückt. Das ist natürlich super peinlich. Weil mich einfach die stattliche Figur Gerald Kötterheinrichs hier voll aus dem Konzept gebracht hat. Ja, das, was ich vorhin über Mick Jagger gesagt habe. Gerade wenn er rausgeht, dann kriegt man das besonders intensiv mit. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Wir haben ein Telefon hier, ist ja einer der bestausgestattetsten Sender in Berlin und Brandenburg. Unsere Telefonnummern hat so ja sieben Nummern. Wir haben eine siebenstellige Telefonnummer. Großartig, das kann, ist kaum zu übertreffen. Hier zumindest im Sendegebiet 74 81 110 lautet die Telefonnummer. Das Thema lautet, ich bin der ein bisschen fliegemäßig jetzt, Wesig oder Kiesbauer mäßig oder Vera am Mittag mäßig. Ich bin der belebende Beweis für die Geltung des folgenden Sprichwortes. Und dann würde euer Part anfangen. Klar? 74 81 110. Und wer jetzt aber mit der Nummer nicht anfangen kann, dem die einfach unsympathisch ist, weil die Nummer mit 74 anfängt und sagen wir mal, 74 war jetzt, sagen wir mal, ein ganz schlechtes Winzerjahr. Und wer jetzt, sagen wir mal, so aus dem Rhein-Main-Gebiet anruft zum Beispiel oder unten Saale-Unstrut und einfach schlechte Erinnerungen daran hat und denkt, 72 war ein geiles Jahr, der könnte sich an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden. Der hat die Telefonnummer 72 721, also 72 vorne quasi, 721 39 32, 721 39 32 und da seine Geschichten dann auf Band sprechen, auf dass wir uns die dann im Beginn oder irgendwann in der nächsten Woche, in der nächsten Sendung gemeinsam anhören können. Alles klar? Jetzt nochmal ein bisschen nachdenken, Kinder, ja? Ich sage mal die Telefonnummern, 721 39 32 ist der Anrufbeantworter, 74 81 110 ist der Anrufbeantworter, der direkt ins Wort fällt. Dich freut, mich wieder zu sehen. Und schön, dass du fragst, wie es mir geht. Ich weiß, was du hören willst, frag lieber nicht. Alles ist besser. Schlecht sehe ich aus, na gut, wenn du meinst. Du bist dafür schöner denn je. Und was sagt uns das? Weiß ich nicht. Alles ist besser ohne dich. Ohne dich läuft das Leben geradeaus und die Sonne im Kreis. Ohne dich ist der Mond immer voll und jedes Weihnachten weiß. Und der andere Schnickschnack kümmert mich nicht. Alles ist besser. Sven, noch nicht gleich die Pulsadern aufschneiden. Das war von der neuen Element of Crime. Ich bin ja nicht so ein super Fan von Element of Crime, aber die neue Platte ist echt ziemlich schön. Lauter schicke Songs drauf. Außerdem, den ich jetzt sage, nutzt das nicht. Die wissen, hören die Sendung nicht. Die spielen, glaube ich, heute gerade in der Arena, Element of Crime. Zu spät, müsst ihr weiter Radio hören, kann ich auch nichts dafür. Euer Problem, soll nicht meine Sorge sein. So, jetzt kommen wir zur eigentlichen Sendung. Wir haben noch eine Stunde und 10 Minuten. Jetzt fängt die Sendung an. Herzlich willkommen beim Sprechfunk. Toll, jetzt kann's losgehen. Die Aufwärmstellung ist klar, ja? Ihr müsst euch als lebende Beweise für die Gültigkeit eines Sprichwortes darstellen. Ihr seid gleichzeitig Beweisstück und Sachverständiger, ja? Ein selbstreflexives Beweisstück. Das ist eine gewaltige Herausforderung, aber ich finde, die Sendung hat Herausforderungscharakter. Mir ist es wie mir eben der halbautomatische Anrufbeantworter eben versichert hat, zum Beispiel gelungen, die alttestamentarische Fraktion unter den Fritz-Hörern zu aktivieren. Ich glaube, die schlagen hier quasi im Sender zum ersten Mal zu und haben gleich aus dem Alten Testament auf Band zitiert. Ich werde nicht verraten, was da gesagt wurde, das kann man dann in der nächsten Sendung auf dem halbautomatischen Anrufbeantworter hören. Ansonsten, Kinder, lest das Alte Testament, lest Becher und Brecht. Tag, wer bist denn du da? Stand im DDR-Volksbuchhandel immer oft an den Buchläden. Hallo? Hier ist Benne. Wer? Benne. Svenne. Mit Doppel-N. Svenne mit Doppel-N. Ja, ich hätte auch ein Sprichwort. Nee, Svenne, jetzt werden nicht nur Sprichworte gesucht. Nee, warte noch. Mann, ich hab es doch eben gesagt. Ja, Svenne, wie verhältst du dich zu dieser Sendung hier? Ohne Radio, nur mit Telefon. Ach, nur mit Telefon. Ach so, na das ist ja... Wieso denn? Aus welcher Gegend unseres deutschen Heimatlandes rufst du denn an, dass du da noch so radiomäßig unterversorgt bist? Vielleicht sollte der ja Solidaritätsbeitrag doch nicht um 2 Prozentpunkte abgesenkt werden, wie die FDP das fordert. Ja, na, ich hab jedenfalls trotzdem Sprichwort. Aber von wo aus rufst du erstmal an? Aus Potsdam hier bei Orangerie Drachenhaus. Ach so, und das ist aber radiomäßig noch völlig unterversorgt, die Gegend. Naja, es geht so. Ja? Also... Ist halt großes Haus, aber... So, dass man vielleicht so eine Art... Recht unangeschlossen, noch recht unverseucht. Dass man da so eine Art RBM ins Leben rufen könnte. Radiobeschaffungsmaßnahmen. Ja, ach du, ich bin eigentlich ganz froh, dass hier nicht so viel Zeug rumsteht. Ich bin den ganzen Tag so überfrachtet. Na, aber ein Radio ist doch nicht viel Zeug. Ja, womit bist... haben wir ja auch, aber das Telefon ist ja noch in einer anderen Ecke vom Haus. Ach so. Deswegen. Ach so, dass du dann nachher gleich aber wieder wieselflink zurück zum Radio... Das ist sowieso, weil langsam wird mir kalt. Ah ja. Na, dann wollen wir mal, ach so, naja, dann will ich dir vielleicht schnell nochmal meine Herausforderung erklären oder die eigentliche Aufgabenstellung. Die besteht jetzt darin, dass du, Svenne, dich als lebender Beweis für die Gültigkeit eines bestimmten Sprichwortes präsentierst. Ah ja, super. Und sagst, das kann ich wirklich bestätigen, das Sprichwort gilt in, sagen wir mal, exemplarischer Art und Weise, zumindest für mich. Ja, da habe ich auch eines auf Lager, was ich weiß nicht, ob es 100%, aber mindestens 50%, und zwar ist das Sprichwort... im Krieg und im Kino sind die besten Plätze hinten. Du wirst du selber ja doch aber eher Erfahrung mit Kino als mit Krieg gemacht haben. Das meinte ich auch 50%. Wobei, wenn man jetzt, sagen wir mal, prozentmäßig ins Verhältnis setzen wollte, Krieg und Kino, dann könnte man Kino ja aber höchstens 1,5 Prozentpunkte zubilligen, oder? Naja, ich meine... Also jetzt sagen wir mal von einer einfachen... Also wenn man jetzt... Wenn du im Kino bist, dann gilt Kino, sowas. Und hinterlässt vielleicht Spuren bei dir und Nachwirkungen. Aber stell dir vor, du wärst jetzt im Krieg, würdet natürlich auch Spuren und Nachwirkungen hinterlassen. Ja, und wenn du das jetzt prozentmäßig gegeneinander abwechseln wolltest, dann hättest du 98,5 zu 1,5 höchstens. Wie kommst du denn jetzt darauf? Ja, weil ich mir Krieg schon ein bisschen beeindruckender als Kino vorstelle, ja, selbst okay. Wenn man heulen sollte. Naja, aber ich meine es auch nur so, weil du ja auf der Suche nach guten Sprichwörtern warst und... Ja, ist ja nicht von mir, ist ja von anderen Leuten. Ja. Die halt auch die 98%. Aber lass mich raten, das stammt nicht aus dem Alten Testament. Wie bitte? Das stammt aber nicht aus dem Alten Testament. Von Opa. Weißt du, woran ich, von deinem Opa. Ja, von Opa. Ja. Weißt du, woran ich das gemerkt habe? Woran? Mensch, Meier. Denkst du, dass sie wirklich damals schon Kino hatten? Natürlich. Im Alten Testament? Ach, im Alten Testament. Ach, jetzt verstehe ich. Ja. Ja, Entschuldigung. Naja, das war jetzt auch nicht so ein großer Witz. Also nee, wenn es was zu kicken gehabt, dann wart mal Regenbogen. Gibt ja Brüller, ne? Ja, oder der Herr reicht die 10 Gebote runter. So, das war sicher auch ein Ereignis, haben sie alle da gestanden wie im Kino. Wahrscheinlich wie bei Independence Day. Naja, hab ich noch nicht gesehen. Aber so Sickerwitze braucht man ja immer ein bisschen. Ich auch nicht. Was braucht man immer ein bisschen? So Sickerwitze, wie du sie hier gerade gerissen hast. Sickerwitze. Ja so Brüller, ne? Die kommen gleich, so wie ich. Ja, die kann man auch gleich wegschmeißen. Sind Silvesterwitze. Hat mal Kai-Gaudi oder so? Ja. Und dann gibt es noch die Sickerwitze. Ah gut, danke, nehme ich erstmal als Kompliment. Ich meine, das ist vielleicht ein Missverständnis meinerseits, aber ich finde, als Radiomoderator hat man auch ein Recht auf Missverständnisse. Naja. Okay, danke dir. Sprichwort? Wie bitte? Wie fandst du denn mein Sprichwort? Ja, auch eher so ein Spruch, ein bisschen Sponti-Spruchmäßig. Boah, du, das würde ich aber nicht ja? tun. Na doch, das sind einfach so Sprüche, da weißt du, die werden ruckzuck abgewandelt. Ja, da machen sie, im Kino und im Audi 8 sitzt man am besten hinten. Ja, draus zum Beispiel. Ich weiß nicht. Das ist so infam, die Werbeindustrie. Ja, das ist jetzt mit der Werbeindustrie. Ja, jetzt muss man versuchen, werberesistente Sprüche oder Sprichworte, die sind ganz schwer zu finden. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, da braucht man schon ein bisschen, um sowas rauszufinden. Ja, denke ich auch. Naja, und deswegen würde ich gar nicht mal sagen, dass das so werbemäßig verseucht ist. Wenn du verstehst. Was muss man rausfinden, dass im Kino und im Krieg die besten Plätze hinten sind? Ich weiß nicht, ich glaube, da gehört schon was dazu, um erstmal sowas sagen zu können überhaupt. glaube ich. Also das mit dem Kino nicht so, aber... Sag mal, warum sind bei dir, also aus deiner Perspektive im Kino, die besten Plätze hinten? Weil es da am weitesten oben ist. Wenn es ein richtiges Kino ist, sind ja die Plätze so abgeschrägt. Hat dir dein Opa nicht erklärt, was man in der letzten Reihe macht im Kino? Oder so, ja. Hat er dir erklärt oder hat er dir nicht erklärt? Nee, das hat er mir da nicht erklärt, weil so meinte er es nicht. Ja, meinst du auch ganz... Bist du dir sicher? Ich meine, dein Opa hat ja auch eine Oma gehabt. Und offensichtlich haben sie auch Kinder gehabt. Ja. Und die werden ja irgendwo entstanden sein. Das ist auch richtig. Ja? Möglicherweise bei, sagen wir, im Westen nichts Neues, ja? Gerade die Premiere, 29 oder wann die war. Und Opa und Oma sitzen in der letzten Reihe. Da kommen wir jetzt hier nicht in Dreck. Ja, und daraus hat er dann, wieso in Dreck ziehen? Na, das ist doch aber jetzt eine plastische Situation, aus der, sagen wir mal, so eine Sprichworte herausgeschöpft werden könnten. Ja, gut, aber er hat es eigentlich eher aus der... Hast du gesehen im Westen nichts Neues? Wie bitte? Hast du gesehen im Westen nichts Neues? Nee, nicht, ich habe sie gelesen, weißt du, ich bin auch einer von den Typen, die das erst lesen. Ja, naja, das sind ja auch zwei völlig verschiedene Kunstwerke. Ja, na, ich weiß nicht, kenne ich ja nicht, den Film. Siehst du? Ich weiß. Was weißt du? Ich hab das Buch auch gelesen, wollte ich nur sagen. Und den Film auch gesehen. So. Ich wollte doch jetzt noch ein bisschen annehmen. Ach so. Ja. Bist jetzt befriedigt. Ja. Aha, gut. Naja, aber... Svenne. Ja. Dann husch mal jetzt zurück, ehe dir die Füße verkühlt. Ich habe jetzt schon eine Decke gefunden, aber ich finde es nicht so gut, dass du mein Sprichwort nicht so gut findest, weil ich fand es nämlich richtig drauf. Ich hab mir sogar aufgeschrieben. Aber Sven, ich hab mir vorhin extra den freiheitlichen Rahmen, der jetzt und sich durchaus auf dem Boden des Grundgesetzes immer noch befindend, genommen, Anrufer immer zu Schuhriegeln und Zensuren zu verteilen. Ja, als Instanz des unberechenbaren Geschmacks. Habt ihr denn heute schon ein paar gute? Ja, habe ich aber schon wieder vergessen. Ach Mensch, so schreibt man sich doch auf. Wisst ihr, gibt nichts Gutes, außer man tut es. Sprüche sind doch gut, um sich aufzuschreiben. Nee, ach, ich vergesse die sowieso immer wieder. Oh, schade. Und wenn ich mir was aufschreibe, vergesse ich es erst recht. Dann steht es ja irgendwie auf dem Zettel. Dann bin ich ja davon entlastet, muss es mir nicht mehr merken. Eintätowieren oder so. Ja, das Gedächtnis der Menschheit hat sich, glaube ich, rapide verschlechtert mit Erfindung des Papiers und der Schrift. Hm, naja. Was würden sie ohne machen? Auf dem Arm schreiben? Nee, merken. Merken, na gut. Ja? Ah, okay. Stell dir vor, du bist Homer und musst jetzt, sagen wir mal, 1000 Seiten altgriechischen Textes auswendig hinsagen können. Ist doch heute unvorstellbar. Ja. Siehst du, vor 2500 Jahren ging das noch. Reichsschütz oder nee, Erlkönig kann ich noch. Ja, zum Beispiel, wenn du in Urlaub fährst, nimmst du ein Fotoapparat mit? Wahrscheinlich. Ja? Aber ich bin nicht einer von denen, nicht die Knipskiste. Und die Folge ist natürlich ein retardierendes Bildgedächtnis. Mhm. Du wirst dich ja nicht mehr erinnern können, wo du warst, sondern du wirst immer die Fotos dazu brauchen. Ja, das sind ja die falschen dann. Siehst du? Von daher darf man nicht mit dem Fotoapparat in Urlaub fahren. Meinst du? Ja, weil der Fotoapparat einem die Bilder aus dem Kopf raubt. Und was ist, wenn man es jetzt aus dem rein künstlerischen Aspekt fand, um andere Leute daran teilhaben zu lassen? An diesen schönen Sachen, die man da erlebt hat. Ach, das Angebertum, das ist verachtenswert. Das ist verachtenswert. Das ist zu leicht. Na, aber stell dir doch mal vor, du würdest jetzt ein Zimmer verdunkeln, eine Kerze würde auf dem Tisch stehen, du würdest jetzt, sagen wir mal, deine Ut, die du jetzt bei deinem Indien-Trip gekauft hast, schlagen und würdest erzählen von orientalischen Gerüchen, von Sonnenuntergängen, von Taj Mahal, von unerträglichen Gestank in, sagen wir mal, smogverpesteten indischen Großstadtstraßen. Ja, okay, das eine Form. Da würden doch wahrscheinlich ganz andere Bilder in den Köpfen deiner Zuhörer entstehen, als wenn du schnöde Kodak-Farbfotos rumreichst. Und alle sagen, ach na, da siehst du aber komisch aus. Ach, was ist denn das hier für einer? Da fehlt dir aber irgendwie eine Kultur, nämlich die hohe Kunst der Fotografie. Da gibt es nämlich wunderbare Sachen. Das ist genau das gleiche wie Malen, bist du schneller fertig. Es gibt keine hohe Kunst. Also die gibt es in extremen Ausnahmefällen. Eins von 100.000. Komm. Also dann hast du nur so wenig gesehen. Nee. Das ist auch ein schöner Spruch. Welches? Fotografie ist wie Malen, du musst bloß schneller fertig. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Ja, ist auch und mal. Aber, naja, das stimmt ja eben nicht mehr. Heute heißt es, wenn einer eine Reise tut, dann kann er Kodak-Fotos rumreichen. Ja, aber wie ich bin, ja, das ist auch voll aus dem Rhythmus und langweilig und klingt nicht schön. Du sprichst ja jetzt von solchen Typen, die sich hier, die, wie sagt, so eine Fuji Quicksnap mitnehmen? Nee, Svenne, du musst einfach mal sehen. Du bist jetzt auf so einer Gesprächsebene, die unheimlich verbreitet ist. Und die lautet, die anderen. Ist eigentlich die Überschrift dafür. Ja, weil ich so eine Knipskiste mitnehme. Bist du dir sicher? Ja. Was heißt das? Das heißt nur, du hast eine teure Nikon-Kamera um den Hals hängen. Ja, ist richtig, aber ich glaube... Ich kenne überhaupt keine... Also wenn ich intelligente Menschen kenne, dann haben die eher 5-Mark-Apparate zum Beispiel. Und teure Nikons... Ich mache einen Vorschlag. Ich schicke dir mal ein paar von meinen Fotos und wollen wir mal sehen, ob du die scheiße findest. Ob ich die künstlerisch beeindruckend finde. Ja, oder überhaupt... Schick mir mal. Und dann werde ich die schlechtesten, werde ich hier anklangend im Radio hochhalten. Und du wirst vor Scham im Boden versinken. Ey, du, aber meinst du nicht, dass es auch gute Fotos gibt, wo man auch sagen kann, das ist Kunst? Kaum. Nur aus, die entstehen nur aus Versehen. Doppelbelichtung, die Schärfe nicht richtig eingestellt oder sowas. Ach, Doppelbelichtung können auch absichtlich entstehen. Ja, nee, aber wenn sie aus Versehen entstehen, dann sind sie geil. Na gut, ich schick dir mal ein paar Doppelbelichtungen. Okay, vielen Dank für deinen Anruf. Übrigens, ich durch ein B zu ersetzen, dann ist richtig. Was? Nochmal? Das SV von Svenne durch ein B ersetzen. Benne? Ja, richtig, von Benjamin. Benne, ach so. Kindernamen. Ah, tut mir, ja, hab ich, war ist irgendwie... Ist nicht schlimm. Ja? Verdauern verwechselt. Das war jetzt so eine telekommunistische Konsonantenverschleifung. Gut. Ja, die Telekom ist an allem schuld. Also ich schick dir mal ein paar Bilder, mal sehen, was du sagst. Okay, Benne. Ich kann ein paar Worte zuschreiben, aber das machen wir jetzt nicht im Telefon. Ja, tschüss. Hallo? Hallo? Ja, aufgeregt? Hallo? Ja, hallo? Ja, hier ist der Roger. Roger? Ja, grüß dich. Na, bei dir ist doch klar, alles Roger heißt dein Sprichwort, oder? Ha, ha, ha. Bist du noch da? Oh Mann, Mensch. Manchmal zeigen ja blöde Sprüche doch Wirkung. Eieiei, ach so, Roger, so war das nicht mein, tut mir leid. Hallo? Ja, hallo. Wer bist denn du? Ja, ich bin der Marco. Marco? Sag mal, also erstmal wollte ich dem Gerald was sagen. Dem Gerald Kötter-Heinrich? Ja, genau den. Wo ist denn der? Warte mal. Ja, weiß ich doch nicht. Na, ich versuch den mal ran. Gerald! Alarm, Gerald! Gerald! Ja, kannst du ihm ja sagen. Nein, der soll herkommen. Der soll seinen Mick Jagger-Hintern hierher bewegen. Nein, wieso? Da musst du nur einmal... Nein, nicht verraten. Gerald kommt schon. Ey, und der tänzelt echt dran wie Mick Jagger. Ist so ein tolles Bild. Der hat eine große Fernsehkarriere vor sich. Im Grunde, wenn der Nachrichten liest, eigentlich bräuchte er wirklich eine Lightshow, brauchte eine 50 Meter breite Bühne, Schlagzeug, Bass, Gitarre, alle so eine Geschichten. Und dann könnten die, oder wenigstens so einen kleinen Grönemeyer Schweine-Casio. So, jetzt sag's, was du dem Gerald sagen willst. Hallo Gerald, schöne Grüße aus Westfalen, ne? Danke, wer ist denn da? Marco. Marco, wer bist denn du? Ich aus Ohr-Ergenschweck, kennst du das? Nee, will ich auch eigentlich nicht. Ja gut, okay, tschüss. Ja, danke. Jürgen? Ja, tschüss das Gerald. Schon für Gerald. Ach, das war schon, Marco. Ja, na, das war jetzt aber doch ein bisschen dürftig. Jetzt habe ich ihn vom Kaffee weggelotst. Nee, nicht vom Kaffee weggelotst, aber jetzt, das hinterlässt ja so den unangenehmen Nachgeschmack eines vertriebenen Treffens. Ja, ehrlich? Ja, na, natürlich. Naja, lauter schlesische Glockengießer werden mit Bussen hier herangekarrt, gewissermaßen hier Gerald Kötter-Heinrich aus Westfalen. Und ja, wir Westfalen hier in der Fremde, aber unser Brauchtum pflegen wir. Am Samstagnachmittag werden immer noch die kunstvoll bestickten Kleider angezogen und wir machen auch immer noch, sagen wir mal, das harte Eierkugeln, ein schöner Brauch aus Westfalen. Ja, hör mal, du wirst lachen, aber als Westfall hat es uns ja echt schwer in Berlin. Ja, siehst du nicht, also bei Gerald zum Beispiel, der ist absoluter Shootingstar. Ja? Ja, naja, das mag ja sein. Ey, er ist der Glanzpunkt der Sendung. Ja, vielleicht ist er wenigstens freiwillig nach Berlin gegangen, kann ja sein. Nee, er wusste, glaube ich, nicht, was auf ihn zukommt. Nee. Er wusste, das ist ein riskanter Wechsel aus so einem verpennten, westfälischen, muffigen, langweiligen Spießchen, aber doch sehr geregelten westfälischen Kaff in die brodelnde Region Berlin, Brandenburg, in die Großstadt, wo es ja eine U-Bahn hat und wo man, wenn man über die Straße geht, nach links und rechts gucken muss, weil der in Westfalen wahrscheinlich nicht so verbreitet ist, weil die alle nur von der Innenstraßenseite rübergehen und viele Einbahnstraßen haben, sodass der Westfale immer nur nach rechts guckt. Was dann in Berlin, wenn du zweifahrig, zweispurig befahrene Straßen hast, extrem gefährlich ist, weil in der Großstadt muss man erstmal nach links gucken, weil von da kommen die ersten Autos. Und in der Mitte der Straße dann sich mit dem Blick nach rechts verwissern, dass da nicht auch noch ein Auto kommt. Ja, das kann natürlich sein. Und Gerald hatte dann zu, bis auf einige Blessuren, hat er eigentlich ganz gut überstanden. Ja, der ist so ruhig geworden irgendwie, ne? Im Ruhrpott sind sie eigentlich alle ein bisschen lauter. Der ist ruhig geworden? Ja, irgendwie schon. Ne? Wissen Sie, ob die ihm da in den Kehlkopf gefahren ist oder was? Kann natürlich sein. Ja. Weil, also ich meine, Westfalen ist ja nicht nur Dorf, ne? Ich meine, das Ruhrpott-Gebiet so ist ja ziemlich groß und eigentlich auch größer als Berlin, ne? Ach, das ist Westfalen? Ja, das ist in Nordrhein-Westfalen, ja. Ach, ist ja interessant. Ach, das weißt du nicht. Erzähl mal. Ja, das ist da mittendrin, ne? So, in Westfalen. Und Essen? Essen? Essen ist mittendrin im Ruhrpott, ja. Siehst du? Und kennst du den schönen Spruch mit Essen? Ja, warten. Na, sag mal ihn. Ey, mit Essen kenne ich keinen, ne? Du kommst aus Westfalen. Ja, mein Gott, da muss ja den Spruch. Kennst du Krupp? Essen. Kennst du Krupp? Ja, klar. Weißt du, wo der wohnt? Nee, will ich auch gar nicht. Mann, in Essen, auf der Villa Hügel, in Essen. Ehrlich? Ja, und da gibt's einen tollen Spruch. Hä? Der residiert da über Essen, ist der König von Essen quasi. Ja, komm, das ist bestimmt was. Jetzt muss ich dir erstmal ein bisschen westfälische Landes- und Geschichtskunde hier beibringen. Also einfach zum Verständnis der gleich folgenden schnippischen, genialen Bemerkung von mir. Ja, erzähl. Was Krupp in Essen bin ich im Trinken. Haha. Mein Lieber. Ja? Na, da wirst du aber in Westfalen, du, da wirst du in Westfalen außerhalb Essens groß auftrumpfen können. Ja, ich bin verblüfft über deine Kenntnisse über Ruhrgebiete. Ja, fahr mal wieder zurück und merk, willst du die aufschreiben? Was Krupp im Essen, in Essen, was Krupp in Essen, bin ich im Trinken. Schreib dir das auf. Ja, okay. Ja, und zur Not, wenn du dir nicht merken kannst, machst du dir einfach so ein Schildchen und hängst dir das um den Hals. Und dann wirst du mal sehen, wie Westfalen, die werden alle niederknien. Meinst du? Ja. Naja, gut, okay, ich werde versuchen, ja. Aber pass auf, hör mal, jetzt erstmal müssen wir ja mal zum Thema. Wo bist du jetzt hier? Bist du hier in Berlin gelandet? Ja, sicher. Und ja, aber ist auch... Ab. Das ist nämlich, also das wäre Punkt 4 hier in meiner Tagesordnung. Du haust wieder ab? Ja, ich hau wieder ab. Na, das ist doch beruhigend. Im Februar nächsten Jahres. Nee, also ehrlich, ich hab die Schnauze voll. Naja, so lange halten wir da auch noch aus. Ja, meinst du? Klar. Ja, da wollte ich dir nämlich bei dir gelingen. Guck mal, jetzt bin ich bei Punkt 4, Punkt 3, ne? Den muss ich dann nachher nachholen. Ja, ich wollte ja Tschüss sagen an der Gelegenheit, ne? Tschüss wolltest du sagen? Bei der Gelegenheit natürlich. Tschüss? Ja, also ich meine jetzt nicht im Ach so. Moment, sondern überhaupt, meinst du, weil wir schon mal telefoniert haben. Das war echt ein gutes Gespräch. Ach so. Damals, ja. Ah ja, damals, sind wir in der Zeit, da warst du aber noch frisch, war, oder? Nein, da warst du geistig und noch, sagen wir mal, richtig, da hattest du noch so frische Ruhrpott-Landluft in den Gehörgängen, nee, in den Gehirnwindungen. Wie lange ist das her? So, nö, anderthalb Jahre ungefähr? Anderthalb Jahre? Ja, warte mal. Ach, so lange ist das? Ja noch besser. Da hattest du das Thema Probleme und intelligente Problemlösung. Ach, und da hast du angerufen? Da habe ich angerufen, aber ganz Mensch, Meier, aber noch voller Chuzpe, der junge Westfale, ja. Frisch in einer großen Stadt, denkt, da wird er doch mal anrufen im Radio. Ja, genau. Ja, nee, genau. Moment mal, ich bin ja 12 Jahre jetzt hier. Ach so. Da war ich nicht frisch hier, nee. Nee. Da war ich schon ganz lange hier. Ach, kick mal ihn an. Ja, ja, genau. Aber das Gespräch war sehr gut. Da sag mal. Ungefähr eine halbe Stunde telefoniert, ne? Ja, naja, jetzt muss man aufpassen, dass es nicht gleich wieder passiert. Das gab mir zu denken. Man muss ja so Doppelungen im Radio vermeiden. Was habt ihr zu denken? Das gab mir zu denken. Du warst irgendwann so stille bei dem Gespräch, ja? Ich war irgendwie stille. Ja, bei dem Gespräch damals. Mhm. Wahrscheinlich hat er versucht rauszukriegen, was das für ein komischer Dialekt sein mag, den du da gesprochen hast. Nee, das war es nicht. Das war das Thema an sich irgendwie. Und danach hatte ich da auch irgendwie Bedenken, ne? Was wir wir wollen jetzt aber hier nicht jetzt gleich wieder so vertriebenenmäßig hier, nicht in der Vergangenheit kramen und wühlen. Okay, genau, das war's nämlich. Ja, und deshalb, ne, das wollte ich ja nur mal so sagen und das war irgendwie. Jo, das war jetzt Punkt 3. Nee, Punkt 3 war Tschüss, das war jetzt Punkt 2. Sprichwort. Und? Ja, das Sprichwort, also hatte ich ja vorhin gesagt, ne, weil ich mir dachte, da ruft bestimmt keiner an und sagt so ein langweiliges Sprichwort. Welches war denn das Sprichwort? Das war das Sprichwort, morgens hat Gold im Mund. Mhm. Das habe ich gesagt. Ja, und das, da bist du der lebende Beweis? Da bin ich der lebende Beweis. Bist Zahnarzt oder was? Klasse. Nee. Oh Mann, wenn der Westfale Klasse sagt, du, ist mir auch mit Vorsicht zu genießen. Was? Na, nix. Das war nur eine dramaturgische Bemerkung, eine Regieanweisung an die Hörer draußen jetzt. Also, nee, also ich meine das nicht so im direkten Sinne. Also ich meine das, ich hoffe, das überfordert dich nicht. Ich meine das mehr im indirekten Sinne so. Na, ich habe doch ein bisschen, jetzt habe ich doch ein bisschen Angst, dass es mich überfordert. Meinst du? Ja, mach mal ganz vorsichtig. Red, also, nicht, so, red nicht so schnell, dass ich mitkomme. Meinst du, ja. So morgens, wenn man gute Laune hat. Ja. Also zum Beispiel für mich ist es extrem untypisch, dass ich jetzt abends so eine gute Laune habe. Aber das muss wahrscheinlich an dir liegen. Nee, normalerweise habe ich morgens extrem gute Laune, nerv alle meine Mitmenschen. Und das nimmt dann so im Laufe des Tages so ab, ne? Das ist immer mehr so. Je mehr Tag, desto... Ach so. Ja. Und morgens ist halt noch alles in Ordnung. Und bei meinen Mitmenschen ist es eher umgekehrt. Ne? Morgens. Sag mal, du meinst die eigentliche Bedeutung des Wortes Morgenstund hat Gold im Mund ist, ich habe gute Laune? Ja, meinst du nicht? Ich hätte es, glaube ich, immer eher anders begriffen. Aber meinetwegen, du bin ich ja sowieso ein Feind der guten Laune. Ehrlich? Ja, natürlich. Ja, ich eigentlich auch. Also ich finde. Ach, der Westfale ist wohl ein Opportunist? Nee. Sondern ja? Ich finde, sonntags immer in die Kirche gegangen? Nicht an Gott glauben, aber doch sonntags immer in die Kirche? Was? Du? In die Kirche? Ja. Ja, ich wüsste ja nicht, in welche. Sag mal, hast du nicht eine gute Idee, in welche Kirche könnte man so gehen? Ach so, nee, weiß ich auch nicht. Ja, eben. Du meinst jetzt hier? Nee, aber in Westfalen schon immer, oder? Nö. Nee? Bist du da eher aus dem Dorf gekommen? Ja, so eine Kleinstadt, ne? 27.000 Einwohner. Ach, sag mal doch mal den Namen, das war doch auch so ein lustiger Name, weil ja. Die haben ja da so lustige Städtenamen in Westfalen. Ja, Ohr-Erkenschwick. Ober-Erkenschwick? Nein, eben nicht Ohr. O-E-R, so wie Ohr, aber anders geschrieben, ne? Mit E. Ja, Ohr? Ja, Erkenschwick. Und Erkenschwick? Ja, ja, ja. Ach, und hat das da auch eine Bedeutung? Ist das jetzt hier heime Ruhrpott-Sprache? Nö. Dass man das übersetzen könnte? Ohr-Erkenschwick? Nö, nö, nö. Das war mal ein Dorf und dann haben sie eine Zeche gebaut. Und dann hieß es nicht mehr nur Ohr, sondern auch Erkenschwick. Ah ja. Und was ist da mit der Kirche? Kirchenmäßig seid ihr da schlecht ausgestattet? Extrem gut. Ja, ganz viele Kirchen, ne? Und kein Kino. Hm. Ja. Und zum Einkaufen fahren sie alle nach Recklinghausen. Warte mal, und dann sitzt man, um zum Knutschen, sitzt man dann doch in der Kirche in der letzten Reihe, oder nee, wie ist das? Meistens im Wald, ne? Da ist in der Nähe ist dann ach, im Wald. Wald, da kann man hinlaufen. Ja. Hm. Und wie war das bei dir mit dem Kirchgang? Ja, früher, sicher, ist man in die Kirche gegangen, ne? Da musste ich ja katholisch sein. Ich meine, ich habe gar nichts gemerkt. Plötzlich war ich in der Kirche. Und ich habe gar nichts, hat überhaupt nicht, doch, ist echt diese wieder Zahnarztwerbung. Mutti, Mutti, der Pfaff hat überhaupt nicht gebohrt. Ich bin ja. Auf einmal katholisch. Ja, sicher, klar. Ja, toll. Ja, das ist ja gerade das Tolle bei den Katholischen, ne? Also ja. Überhaupt mit der Kirche, ne? Irgendwann und war aber eher so eine Art Jacket-Kronen-Katholizismus bei dir. Wie, was heißt denn das? Naja, so übergestülpt. Ja, ja. Obwohl, also irgendwann hat mir das gefallen, ne? Das hat so was Psychedelisches irgendwie, ne? So mit der Kirchenorgel, ne? Und dieser greisige Organist, ne? Und du meinst eine Art Frühform von Love Parade eigentlich? Ja, mehr so was von In der Galada Vida. Ja, und das Ehefässchen wird geschwenkt. Nee, damals doch nicht, hör mal. Das war mehr so In der Galada Vida, ne? So, ach so. Ja, ja, ja. Ja. Das war klasse. Hm. Und dann die Kerzen und das Weihrauch-Dings da getüttelt und so. Ja, ja, das meine ich ja. Klasse. Ja, ja. Irgendwann Kirche, ach doch, Kirche riecht gut. Ja, genau. Ja, haben wir im Ruhrpott damals immer gesagt. Ja. Ja. Dann war das irgendwann zu viel, ne? Gut, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf. Und gib dir mal zu, dass ich dir mal Mühe, dass du morgen ein bisschen schlechte Laune hast. Merkst du überhaupt gar nicht, dass du alle deine Mitmenschen wirklich tödlich nervst mit deiner guten Laune? Ehrlich? Ja. Ja, ich meine, das ist ja gar nicht meine gute Laune, das ist jetzt meine schlechte Laune, ne? Das ist jetzt deine schlechte Laune? Ja, was meinst du? Gott, da habe ich ja echt Glück gehabt. Ja, da müssen wir jetzt ganz schnell das Gespräch beenden, bevor du eine gute Laune kriegst. Tschüss. Ich muss aber die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter sagen. 721 39 32. Liebe junge Menschen, da könnt ihr euch als lebende oder meinetwegen auch halbtote oder gehirntote Beispiele für die Gültigkeit bestimmter Sprichworte bewerben. Ja, also die ganze Jelzin-Nachrichten, die haben mich hier völlig verwirrt. Dadurch komme ich immer auf so abstruse Assoziationen jetzt. Tag, wer bist denn du? Hallo? Ein schüchterner junger Mensch, der nutzt uns nicht. Hallo, wer bist denn du? Hey, alle guten Dinge sind drei. Schon wieder Mecklenburg. Alle guten Dinge sind drei. Ist das jetzt ein Sprichwort? Für dessen Gültigkeit? Junger Vater? Ja. Jung mit Eheglück? Ich bin mal heute dran, ey. Ach so. Toll. Ja, also in Westfalen hast du ja nur schon zum Lachen gebracht. Mal sehen, ob du ein Mecklenburger zum Lachen. Ja, ja, die Sendung, in der die deutschen Stämme repräsentativ vertreten sind. Genau. Ja, ich war der, der vorhin sagte, wenn es dem Esel zu gut geht, geht er aufs Glatteis tanzen. Aus Bützow. Ja, richtig. Siehste. Ja. Ach, und du bist jetzt der Esel, der mit zu Juting und der aufs Glatteis tanzen gegangen ist. Ach, ja, ja. Ach, na, das erzähl doch mal. Du bist jetzt, glaube ich, im Grunde, guck mal, es ist 10:50, die Sendung ist vielleicht noch 50 Minuten lang. Du bist der erste Anrufer, der sich jetzt substanziell zum Thema zu sprechen verspricht. Ja, ich meine, ich versuche das immer bei dir, aber entweder lenkst du ab oder das Thema wird gewechselt oder... Ich lenk da nicht ab. Nein, nein, natürlich nicht, nein. Ich bin der Ariadne-Faden, der dir aus dem Labyrinth hilft. Wer ist der Faden, der mir aus dem Labyrinth hilft? Icke. Ach so, ja gut, also sag ich mal was zu einem Thema, ja? Ja. Ehrlich, richtig? Also ich muss sagen, wenn mir das in meiner Beziehung so richtig gut geht, ne? Ja? Verstehst? Ja? Denn? Denn gehst du Esel immer aufs fremde Glatteis tanzen? Scheiß Esel, gehe ich immer auf das pissige Glatteis und versuche da zu tanzen. Ja. Und wenn ich da so richtig getanzt habe, ne? Dann fliegst du entweder voll auf die Fresse oder brichst ein. Ja, und es tut mir dann nachher so richtig leid, ja. Weil ach so, du bist also bloß ein Esel, der eigentlich schlechtes Gewissen hat, der aber doch großartig zu tanzen versteht auf dem glatten Eis. Ja, richtig. Ey, Mann, was? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Damit erfüllst du jetzt aber das Kriterium der lebend blutige Beweis für die Gültigkeit eines Sprichwortes zu sein eigentlich nicht. Doch. Nee, das gilt doch nicht bei dir, das Sprichwort. Warum nicht? Na, weil eigentlich ist ja die Assoziation, dem Esel geht's zu gut, er geht aufs Glatteis tanzen, mit der Folge, das ist natürlich unausgesprochen, das wird im Sprichwort selbst jetzt nicht mehr ausgeführt, er bricht sich die Beine oder bricht so ja ein und er säuft jämmerlich. Ja, das ist verstehst ja du? Das Problem. Aber du bist einfach ein Esel, dem es zu gut geht und dann geht er aufs Glatteis tanzen und tanzt da super und dann geht er wieder zurück vom Glatteis. Nee, und dann geht er ja wieder das, aufs Glatteis. Das ist ja das Problem. Ich kann da nicht so einfach vom Glatteis gehen und das war alles beruhigt. Achso, das heißt, es geht ja dann auf dem Glatteis extrem gut. Also auf dem Glatteis gefällt mir das dann immer sehr gut, aber wenn ich dann runter bin, breche ich mir oder werden mir ganz heftig die Beine gebrochen. Ach, werden dir dann doch die Beine gebrochen? Werden mir dann doch die Beine gebrochen. Ach, das ist schön. Erzähl doch mal, wie dir die Beine gebrochen wurden das letzte Mal. Das letzte Mal war sehr schmerzhaft. Da wurde einfach Gleiches mit Gleichem vergolten. Ach, wie sah das aus? Also die Eselin ist dann auch tanzen gegangen. Die Eselin ist dann auch tanzen gegangen. Ja? Da stand ich da und dann war ich der richtige Esel, weißt du? Ja, und mit wem hat sie getanzt? Wahrscheinlich mit so einem kompletten Ochsen. Sie? Sie. Na, logisch. Ja. Na, echt? Wirklich? Und das war dann schon doch ein bitterer Stich ins Herz? Oh, tief, tief, tief. Ja, und Es half mir eigentlich sehr weit. Inwiefern? Ja, indem ich eine ganze Weile nicht aufs Glatteis gegangen bin. Ach so, Mensch, vielleicht sollte da Bede gemeinsam aufs Glatteis gehen. Ja, und weil du da vorhin gerade so diese historische Ader ansprachst, dann könnte ich denn dazu noch sagen, macht nie bekannt, was ihr die Nacht gesehen. Das würde vielleicht den Bruch der Hufe denn vermeiden. Ah, du meinst jetzt die anderen, die am Rande des Eises stehen und dich beim Tanzen beobachten? Ja, dann bin ich der Esel. Ja? Ne? Du tanzt also auf dem Eis? Praktisch der Hamlet. Ne? Ja. Weil es ist ja aus Hamlet. Man hat ja Stil, ne? Und sagt da zu dem anderen, macht nie bekannt, was ihr in die Nacht gesehen. Ja. Das würde vielleicht. Das ist natürlich aber auch eine unbillige Aufforderung, ja? Wenn man der einzige Tänzer ist und die am Rande nur zum Zugucken verdammt sind, dann ist es ja vielleicht doch, dann erholt man ja vielleicht doch einen gewissen Lustgewinn daraus, doch zu sagen, was man in der Nacht gesehen hat, um dann auch einfach die Fortsetzungsgeschichte, hier ein glänzender Tänzer und da aber gebrochene Beine zu haben. Ja. Ja. Und das macht doch dann das, also sagen wir mal, das Melodramatische aus der reinen Zuschauerperspektive der am Rande des Eises Stehenden erst vollständig. Ja, und die Freude ist ja daran, wenn sich der andere die Füße bricht, ne? Ich meine, das ist ja nun mal. Das ist schon toll, oder? In Deutschland ist das ja totales Hobby, ne? Das ist ja sowieso, wenn ich bete, dann bete ich eigentlich, gibt's nur einen Spruch, lieber Gott, mach, dass er hinfällt. Ja, richtig. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf, ja? Herzliche Grüße nach Bützow. Na gut, dann sag ich dir. Grüß die Eselin. Ich kenn das Flatter nicht. Ja, grüß die Eselin. Alles klar. Tschüss. Ciao. You got your diamond and you got your pretty clothes, and the chauffeur drives your car, you let everybody know. Don't play with me, 'cause you're playing with fire. Old man took a diamond and tiaras back. Dead Moon war das. Dead Moon, auch in der ganz großartigen Bands, die wir 4 oder 5 Platten gemacht haben, aber immer denselben Song eigentlich. Metaphorisch von mir jetzt so hinformuliert. Tach, wer bist denn du? Hallo? Hallo? Nee, außerdem, jetzt muss man, glaube ich, endlich mal wieder mal eine Frau anrufen. Das ist ja geschlechtsmäßig hier völlig, heute völlig unausgewogen. Und es bringt natürlich nicht, wenn jetzt immer nur tanzende Esel anrufen. Trotzdem der tanzende Esel eben voller Sympath war. Tach, das liegt an Bützo. Hallo? Ja, hallo. Junge, verzweifelte Männer haben schon aufgelegt. Hier ist noch ein unverzweifelter Mann, der gleich zum Auflegen gezwungen wird. Nee. Doch, weil ich jetzt sehr schön fände, wenn jetzt mal eine weibliche Frau anriefe. Ich komm, mach mal jetzt keinen Scheiß mehr. Na, dann werde ich jetzt mal doch Scheiß machen. Hallo? Hallo, wer bist du da? Ich bin auch keine Frau. Ach, ist ärgerlich, oder? Genau. Mann, tut mir jetzt voll leid. Kann ich auch nichts dafür. Mal sehen, hier ist ein neuer. Hallo? Hallo? Ja? Hallo, wer bist denn du? Na, ich muss erstmal das Radio leise machen. Ja, den einen. Ja, mach mal aber ganz leise. Ja, jetzt habe ich es ganz leise gemacht. Aber wir, es ist trotzdem extrem schlechte Verständigung. Ist es jetzt besser? Ja, ist aber deutlich besser. Echt? Bei mir ist es jetzt schlechter. Ja, so ist es mit dem Gut auf der Welt. Es gibt nur eine bestimmte Menge Gut und wenn es bei dem einen besser ist, dann ist es bei dem anderen schlechter. Also man kann es immer nur hin und her umverteilen, das Gut. Für alle reicht es nicht, so. Sagt Heiner Müller. Das scheint mir auch so. Ja, wer bist denn du? Marina. Marina, hast du denn jetzt ein Sprichwort? Ja, ich habe ein paar Sprichwörter. Nee, ein Sprichwort, wofür du der lebende Beweis bist? Ja, zum Beispiel... Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Reden ist Silber. Das könnte auch für dich zutreffen. Nee, finde ich nicht. Bei mir ist ja Schweigen Gold. Reden Gold. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt natürlich. Dankeschön. Und bei mir ist Schweigen Gold. Siehst du, ich habe jetzt bei mir ganz merkantil gemeint. Inwiefern denn? Naja, weil ich kriege eigentlich besser zuzuhören. Meistens. Nee, Marina, du müsstest jetzt eine Situation beschreiben, in der du geredet hast... Und besser geschwiegen hättest, in der du also wahrscheinlich möglicherweise voll den Mund verbrannt hast, sodass du sagen kannst, genau diese Situation zeigt sehr, sehr deutlich, reden ist zwar Silber, aber wenn man Gold haben will, dann sollte man die Schnauze halten. Ja, aber so was fällt mir eigentlich nicht gerade ein. So was fällt dir gerade nicht ein. Nein, das ist natürlich schade. Marina, dann werde ich mal weiter versuchen, jemanden zu finden. Ja? Na gut, aber ich hätte noch ein Sprichwort. Ja, sag mal. Oder was heißt ja Sprichwort? Wie wär's, wer keinen Mut zum Träumen hat, hat keine Kraft zum Kämpfen. Ist eigentlich ein schönes, aber ja, einfach nur, um das nochmal genannt zu haben. Na gut. Findest du nicht so gut. Ach, es gibt so ein paar, es gibt so Sachen, die nutzen sich einfach ab, glaube ich. Die nutzen sich ab. Hast du nicht das Gefühl, in allen vier Ecken soll Liebe drin stecken? Das ist unschön. Ja, das stimmt. Insofern, dann stimme ich dir auch wieder. Dann stimme ich dir auch wieder zu. Okay, vielen Dank erstmal. Naja, denn. Ja? Tschüss. Tschüssi. So, hallo, wer bist denn du da? Daniela. Daniela. Ja. Tag, Daniela. Hallo. Und du begreifst dich jetzt aber schon als lebenden Beweis für die Gültigkeit eines bestimmten Sprichwortes. Ja. Ja, das ist schön. Denn lass uns, dein Name ist gesagt, dann lass uns jetzt mal das Sprichwort sagen. Besser zu Tode gehofft als zu Tode gezweifelt. Besser zu Tode gehofft als zu Tode gezweifelt? Ja. Ach. Also ich bin natürlich noch nicht tot. Ja, einen Eindruck, den ich auch teile mit dir. Ja, aber also ich habe gerade in letzter Zeit wieder so die Erfahrung gemacht, dass so zweifeln und immer wieder die gleichen Fragen aufwerfen und so überhaupt nichts bringt, zumal wenn es sich um Fragen handelt, die also von denen man genau weiß, dass sie nur die Zukunft beantworten kann, dass es denn einfach gut ist, ja, Optimist zu sein. Mhm. Daniela, siehst du, da höre ich gerade genau der anderen Fraktion an. Du bist der große Zweifler. Nee, ich versuche, sagen wir mal, gerade diese Hoffnungszweifel-Barriere zu überwinden und mich auf die Seite des Zweifels zu schlagen. Und warum? Weil Hoffen tödlich ist. Weil man enttäuscht werden kann. Will ich jetzt nicht begründen, weil Hoffen tödlich ist. Punkt. Kannst du ein Beispiel nennen? Nee. Hoffen ist tödlich. Kann ich mich ja eigentlich nicht so gerne mit zufrieden geben, wenn das nicht begründet wird. Weil das macht so, denn das ist dann so ein Schlusspunkt unserer Diskussion und ja. Ja, aber einen Schlusspunkt, der einen Rest lässt. Es ist nicht alles erklärt. Ah, na, wär's ja sowieso nie, ist es ja sowieso nie. Ja, ist es nie. Aber man weiß es ja meistens nicht. Und jetzt sind wir aber an dem Punkt, wo wir sagen, es ist nicht alles erklärt und es gleichzeitig wissen. Dass nicht alles erklärt ist. Mhm. Und jetzt so ja quasi billigend in Kauf nehmen. Na, du nimmst es billigend in Kauf, ich nicht so richtig. Du nimmst es entweder hoffend oder zweifelnd in Kauf. Eher hoffend. In der Hoffnung, dass ich irgendwann nochmal eine weitergehende Erläuterung erhalte. Oder so. Oder mir zusammenreimen kann oder, ja. Daniela, du bist, wer hofft, stirbt singend. Was? Wer hofft, stirbt singend. Wer hofft? Ja, das ist auch ein gutes Sprichwort. Das könnte auch auf mich zutreffen. Ich hatte erst überlegt, hier dieses, Daniela? Ja? Die Betonung liegt aber nicht auf singend, sondern auf stirbt. Naja, sterben müssen wir alle. Aber wenn man singend stirbt, ist doch schön. Sag mal, du legst es echt voll drauf an, aus mir hier einen Optimisten zu machen, oder was? Ja, ist es schlimm. Ich meine... Ja, das ist nicht schön. Ist es eine, wie sagt man, führt dich das in Versuchung, tatsächlich einer zu werden? Führt dich das in Versuchung? Jetzt sind wir aber gleich wieder im alten Neuen Testament. Naja, das war ich ja vorhin schon. Ja, aber wer ist denn der in Versuchungsführer? Na, in dem Fall wer... Ist Satan. Satan ist es. Ja, na und was ist Satan? Und ich bin Jesus. Ja, nee, komm, was ist denn Satan? Ey, volle Pulle hier, die Sendung zum Neuen Testament, die Radiosendung zum Buch. Und dann gibt's wieder aber ein Buch zur Sendung. Gibt's ja sowieso schon, toll. Aha. Ja. Hast du aber geschickt gemacht. Hab ich geschickt gemacht? Ja. Hab ich Zweifel jetzt gesehen bei dir und Daniela? Welche Zweifel? Ja, weiß ich nicht welche, aber hab ich welche gesehen? Grundsätzlich, also ja. Zweifel, mich von meinem eigentlich lieber Optimistin sein wollen, abzubringen. Daniela, ist dein kleines Herz jetzt in Unruhe? Nee. Ach, schade. Nee, weil sich dieser andere Satz einfach viel zu oft schon für mich bewährt hat, als dass du da einmal bloß einen Spruch daher sagen musst und der wäre wieder dahin, weißt du? Nee, das stimmt, aber das war ja sowieso die Ausgangsthese für Sprichworte. Es gelten immer die Sprichworte und es gelten auch genau die gegenteiligen Sprichworte. Ja, aber hoffen ist tödlich ist ein Sprichwort, ja? Nö, habe ich jetzt so gesagt. Ah ja. Das ist quasi meine erste Mai-Losung. Ja, ja. Daniela, ich danke dir für den Anruf. Ja, bitteschön. Tschüss. Tschüss. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Ja, hallo. Hallo? Ach, ich bin dran. Muss ich jetzt gerade ausmachen? Nee. Nee, gut. Hallo, Hallo? Petra. Tag, Petra. Na? Und zwar... Sag mal, was hast du für einen Beruf? Halt, Petra, was hast du für einen Beruf? Warte mal, ich mach mal jetzt... Da vermutet man ja doch, also ich weiß nicht genau, was ich da jetzt vermuten soll, aber wieso? Jemand, der anfängt mit Na... Na, wieso, was vermutest du denn da? Na, vielleicht, sagen wir mal, Streetworkerin, Kindergärtnerin? Nee, absolut nicht. Sondern? Aber Maschinenbauer bist du wahrscheinlich auch nicht. Ich möchte dir jetzt eigentlich nicht sagen. Nee, doch, sag mal bitte. Nee, möchte ich aber nicht. Nee, doch, sag mal. Machen Sie eine typische Handbewegung. Sag mal. Machen Sie eine typische Handbewegung? Naja, das kam eben so. Das kam, würde ich machen. Nein, das kam nämlich so Robert Lemke-mäßig daher. Die sagt, na? Ja, oder denkt Hand, man doch, na, welchen Beruf hat die wohl? Die Hand hinterm Kopf und schlafen und. Hals, Nasen, Ohrenarzt? Die Gegend gucken. Nee, mit Sicherheit. Was ist ein Urlaubsparadies-Testerin? Noch weiter runter. Urlaubsparadies-Testerin auch nicht? Leider nein. Warten dann. Arbeitest du in so einem Bettenhaus? Nein. Nee? Nein. Und musst immer im Wasserbett rumschwimmen? Ach, das wäre vielleicht auch nicht verkehrt, wenn ich noch verdienen würde. Na, was ist denn das dann? Die Hand hinter den Kopf gelegt und so tun, wie man schläft? Krankenschwester. Nein. Na, warten dann, jetzt sag mal. Mann, wir reden doch jetzt nicht über Berufe. Doch, jetzt ab sofort 0 Uhr und 26. Thema lautet Berufe. Berufe? Ja. Und jeder Anrufer muss jetzt seinen Beruf sagen. Ah, hallo Petra, schön, dass du anrufst. Welchen Beruf hast du denn? Ich möchte meinen Beruf nicht nennen. Warum denn nicht? Ist ja so. Ach, bist du daran so sofort? Ist es so ein Beruf, den es nur einmal in Deutschland gibt und du musst dann durch alle Talkshows gaukeln? Mit Sicherheit nicht. 6-millionenfach? Ich war noch nie... Nee, ich habe mehrere Sachen gelernt. Ich habe im Moment überhaupt keinen Beruf. Also ja, um das ganz schlicht mal zu sagen, ich habe im Moment überhaupt keinen Beruf. Nee, du hast jetzt keine Arbeit, meinst du? Im Moment arbeitslos. Ja, arbeitslos. Nee, aber ich meine ja deinen Beruf. Du musst ja einen Beruf haben. Ach, naja. Also Mist mal. Florist habe ich mal gelernt und Kochen. Also Florist und Koch? Und da fängt man mit Na an? Ja. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. War eine eher untypische Mund. Weil man das immer unterschätzt. War eine untypische Mundbewegung deinerseits. Nach vom. So, Thema? Mann, Daniela, jetzt bist du voll aufgeregt und ein bisschen konfus? Ich heiße ja nicht Daniela. Wie siehst du, dann bin ich jetzt offensichtlich. Dann habe ich uns jetzt verwechselt. Also ich bin nicht Daniela, sondern aufgeregt und konfus. Sagst du mir, Petra! Ich habe den wunderschönen Namen Petra. Petra. Petra. Und wie heißt er? Roberto. Roberto, aber das wollte ich eigentlich ja nicht. Der ist eben erst gekommen. Ich hatte vorher schon angerufen. Ach so, und du wolltest, dass wir quasi beide unter vier Augen reden. Und unter vier Ohren. Unter vier Ohren hatte ich eigentlich mir auch so gedacht. Ja. Aber naja. Naja, jetzt reden wir unter sechs Ohren. Stört der okay. Nee, oder schickst ihn an den Kühlschrank. Da hat er erstmal eine Weile zu tun. Hm? Da ist ja ohne. Da ist nichts drin. Da ist ja nichts mehr. Ah, das ist blöde. Dann sagst du, es ist der Fernseher. Eher mitkriegt, dass er da irgendwie da das Standbild ist. Also, sind wir vor dem Gespräch. Das fand ich vorhin irgendwo für mich selbst so ein bisschen komisch, wo der eine Typ gesagt hat, was war denn das für so ein, ehrlich, wett am längsten, das ist so ein richtig altes, blödes, konservatives Sprichwort. Nee, er hat es doch, aber es bringt so nichts, oder hat er noch irgendwie so einen blöden Nachsatz gehabt? Ja, oder damit kommt man nicht weiter. Oder ja, aber man kommt so, nicht damit weiter mit. Also, ja. Find ich irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Habe ich aber auch gleich als Spießersprichwort gegeißelt. Ja, befremdend auch wahrscheinlich für diese Generation, die jetzt so... Befremdend ist schon das Wort. Abiturin laufen, ja. So in diesem Alter, finde ich schon sehr komisch. Also ich persönlich finde zum Beispiel sehr, sehr richtig, sehr, sehr wertvoll. Also es hört sich jetzt alle so hochtrabend albern an. Aber für mich persönlich finde ich das, also ehrlich sein, ehrlich wird am längsten, ja, zu mir selbst, zu den Leuten, mit denen ich einfach Kontakt habe, denke ich mal schon, dass das wichtig ist. Und ich finde es ziemlich traurig, dass diese jungen Menschen, die nun auch alle Abitur machen und die Zukunft dieses Landes wahrscheinlich sind, einfach... Naja, also Mist sowas oder sowas zählt nicht mehr oder sowas ist nicht mehr wahr oder so. Das ja. Irgendwo ja, das sind alle quasi Versicherungsvertreter im Kopf schon. Ja. Von vornherein. Eben, das ist schon vorher klar von den Eltern. Abitur macht ja nun heutzutage jeder. Und dann, naja, Junge, dann kannst du die Laufbahn nehmen und die Laufbahn nehmen und das ist alles nur noch so rationell bestimmt. Und ich finde das schon sehr, sehr, traurig. Naja, was traurig nicht, aber... schon bedenklich irgendwo. Petra, stimme ich frohgemut ein in dein Klagelied über die heutige Jugend. Ja? Ja, da sind wir uns voll einig. Ja. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Gut, okay. Ja? Ciao. Tschüss. Zwei große Namen bleibt mir jetzt im Moment gerade übrig, sind zu nennen. Der erste lautet Kurt Cobain und der zweite Name lautet Gerald Kötter-Heinrich. Aber wir wollen dann doch die Kontenance und die so eine gewisse Hierarchie wahren. Wir fangen mit Gerald, nee, wir fangen mit Kurt Cobain an. Underneath the bridge, top is sprung a leak, and the animals are trapped, all become my pets, and I'm living off the grass and the drippings from the ceiling. It's okay to eat fish, 'cause they don't have. distance from the seamen. It's okay to eat fish, 'cause they don't have any feeding. Something in the way. Hey, da gibt dir der Beifall, Gerald. Okay. Ja, das ist live. Ja. Na, altes Westfalenblut? Seid ihr heute ja nicht schon vertreten hier in der Sendung, ja, oder? Ja, darf ich mal die Richtung angeben? Wieso die Richtung? Halt den Rand, drück die Tasten, lass mich lesen, mach das Promo und Philosophie alleine weiter. Gerald! Ja. Das ist eine einmalige Gelegenheit, dich hier zu präsentieren. Denn den enormen Facettenreichtum deiner Persönlichkeit hier wie ein Fächer auszubreiten vor der Hörerschaft. Und warum fühle ich mich irgendwie instrumentalisiert? Du fühlst dich echt instrumentalisiert? Naja. Wollen wir die Plätze tauschen? Nee, besser nicht. Wegen der Tasten. Aber stimmt, das ist auch eine schwere Aufgabe und da bringt dich natürlich auch ein bisschen aus dem Konzept. Glaube ich, oder? Wenn ich immer so spöttische Bemerkungen zwischendurch mache. Oder da macht das Nachrichten, lesen ja überhaupt ja keinen Spaß mehr, hä? Mach irgendwas. 0:35 Kurzinfo. US-Wahlen. 200 Millionen Amerikaner sind aufgerufen, einen neuen Präsidenten zu bestimmen. Umfragen zufolge liegt Amtsinhaber Clinton weiter vor seinem republikanischen Herausforderer Dole. Die letzten Wahllokale im Westen der USA schließen um 5 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Vertagt. Die Bonner Koalition will erst Mitte Dezember darüber entscheiden, wie stark der Solidarzuschlag 1998 abgesenkt wird. Dann lägen die Eckwerte der geplanten Steuerreform vor, sagte Kanzleramtsminister Bohl am Abend. Die FDP verlangt eine Senkung um 2%. Gensoja. Im Hamburger Hafen ist am Abend die erste Schiffslieferung genmanipulierter Sojabohnen aus den USA eingetroffen. Greenpeace protestierte beim Einlaufen des Frachters. Nach Angaben der Umweltschützer sollen die Bohnen zu Tierfutter und Sojaöl verarbeitet werden. Flüchtlingsdrama. Die Nachbarstaaten Zaires haben auf ihrem Krisengipfel beschlossen, die UNO um die Entsendung einer neutralen Truppe zum Schutz der Flüchtlinge in Ost-Zaire zu bitten. Zaire hatte an dem Treffen nicht teilgenommen. Widerstand. Die Organisation für das Überleben des Ogoni-Volkes will mit einem dreitägigen Hungerstreik an den vor einem Jahr hingerichteten nigerianischen Bürgerrechtler Saro Viva erinnern. Sie setzte sich damit über ein Verbot der Militärregierung hinweg. Wetter. Tagsüber bei frischen bis starken Südwestwinden, Regen, Temperaturen kaum über 10 Grad. Verkehr. Weiterhin keine Meldung und weiterhin gute Fahrt für euch. Das waren Fritz Kurz und Gerald Kötter-Heinrich. Hier kommt eine Nachricht direkt aus der Crazy World of Music. Merk dir dieses Datum. Samstag, 23. November. Merk dir diesen Ort. Arena Berlin. Merk dir diese... Fritz-Party? Genau! Die Fritz-Party in Berlin. Die unglaublichste, gigantischste und super-hyper-turbo-tanzbein-kompatibelste Fritz-Party seit Erfindung der Fritz-Partys. Mit Live-Auftritten von Whirlpool Productions. Sneaker Pips. Apollo 440.

just as well as I'm standing here talking to you. But when that final moment comes and I'm breathing my last breath, I know what I'll be saying to myself. Is that all there is? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze and have a ball. Polly Jean Harvey und John Parrish mit einer alten Peggy Lee-Nummer, die im Original aufzutreiben mir bisher noch nicht gelungen ist. Hallo. Hallo? Ja, hallo. Mensch, jetzt, oh, noch eine gute Viertelstunde Möglichkeit hier zu telefonieren. Alle, die jetzt von Verzweiflung geplagt sind, hätten noch weiterhin 17 Minuten lang die Möglichkeit, beim halbautomatischen Anrufbeantworter anzurufen. 721 39 32 und da ihre Sprichwort-Leidensbeweisgeschichte auf Band zu sprechen. Mhm. Sehr interessant. Ja, ich nehme an, du hast ja Notizen gemacht. Freut mich sehr. Wer bist denn du? Ja, mir ist schon eine Stunde mitgeschrieben, ja. Ja, schön. Hier ist der Carsten. Hi, Carsten. Ja. Ey, Carsten ist ein guter Name. Sag ich doch. Ja, nee, viele Carsten-Anrufer, also der hat sich mir so als guter Name eingeprägt. Ja, sind, heute ja, sind, dabei. Nee, heute noch nicht, aber ansonsten sind es wache, intelligente, eloquente Menschen. Aha, das ist interessant jetzt. Die auch irgendwie immer zum Gelingen so einer Sendung beitragen können. Siehst du? Deswegen habe ich so lange durchgehalten bis jetzt. Ah, das ist schön, Carsten. Das freut mich sehr. Also war von dir aus auch so eine Art medienpolitischer Verantwortung, mit der du dich jetzt dieser Sendung näherst. Ja, doch, musste ich ja. Ja, sehr schön. Das hätte ich gar nicht so lange durchhalten können. Welche? Ich hab's mir rausgeschmissen. Was habe ich? Ja, einmal hast du mir schon mal rausgeschmissen. Wieso denn ditte? Hast du da Mist erzählt? Nee, ich hatte nicht die richtige Schlecht. Ach so. Ja. Da hattest du gerade Frauen gesucht. Dann ah, ja. Ja, gut, wenn er nicht will, musst du halt durch, ne? Ja, klar. So, Carsten, wie lautet das Sprichwort denn, dessen lebender Beweis du bist? Ich habe, weil du ja zum Anfang schon sagtest, aus dem Salomo-Sprüche zum Anfang der Sendung. Ja. Habe ich mal was rausgesucht. Ich dachte, das trifft ja die ganz gut dazu. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken. Aber der trifft jetzt auch wirklich auf dein Leben zu. Also du bist gewissermaßen der Beweis dieses Salomon-Spruches. Oh gut, ich bin doch nicht so ein gesetzter Mensch, aber ich meine... Wie alt bist du? Schlecht. Und zwar ist es in Sprüche... steht es drin und da steht es im 18. Vers, ein zorniger Mensch regt die Tale an, ein geduldiger, aber es stillet den Zank. Aber das ist aber eine klare Aussage. Sag ich doch. Da nickt man ja doch schnell. Ja. Hast du denn schon mal als zorniger Mensch Hader angestiftet? Nö, eigentlich nicht. Ich bin jetzt der zweite Vertreter. Ach so. Deswegen. So, dass wir wissen, dass du grundsätzlich die Menschheit teilen würdest, in zorniger Haderer und so ruhige Harmoniestifter und dich selber als Zweiter siehst. Könnte man so sagen. Ja, und wurdest du jetzt aber durch den Satan noch nicht in Verführung geführt, mal zornig zu werden und Hader anzustiften? Kann man so nicht so sagen. Ich meine, jeder flippt irgendwann mal aus, ne? Aber ich meine, im Großen und Ganzen bin ich einer der Menschen, die sagen, na gut, dann muss es halt irgendwann, kann man wieder vernünftig miteinander reden. Ne? Aber sind denn so Anlässe, die dich dann doch erstmal zum Austicken bringen? Oh, die gibt's schon, ja. Ja? Wann bist du das letzte Mal ausgerastet? Ja gut, ich habe einen Arbeitskollegen, der ist so ein bisschen launischer Mensch, ne? Ja, so fürchterliche Vertreter der Menschheit, die so ähnlich sind. Also im Grunde ein Vertreter der ersten Hälfte des Salomon-Sprüche 18 Wortes. Und ich meine, und wenn der ausrastet, dann kann man nur eins machen, dann kann man nur kontern mit der gleichen Mentalität erstmal. Zurückrasten. Genau. Ja. Dann wird er wieder ruhiger und dann werden wir später wieder ruhiger und dann ja. Ist wieder gut, okay. Oh, mit der Rohrzange nach ihm werfen. Genau, so ungefähr. Das trifft, weil ich aus der Berufsbranche komme. Ja, genau. Carsten, ja? Nicht nur das falsche Geschlecht, sondern auch noch Klempner. Ja, genau. Schön. Das Leben kann hart sein, ne? Ja. Gut, dann danke ich dir für den Anruf, ja? Ja. Tschüss, Carsten. Ja. Hallo, jetzt müssen wir aber noch einen richtigen, einen kräftigen Beweis kriegen. Hallo, wer bist denn du? Ja, hi, ist die Tinta? Tinker. Tinker. Tinker. Wie Tinte nur mit A hinten? Tinta. Tinta. Tinta. Schön, Tag Tinta. Hallo. Sag mal, du rufst aus dem Mädchenpensionat an, offensichtlich. Ja? Ist so Lust? Nee? Wieso? Weil meine Freundin im Hintergrund. Ja, ist so hinten so Perlen mit Mädchenlachen zu vernehmen. Das ist die Claudia. Ah ja. Ja, die ist ganz lustig. Ja. Ja, merke ich schon. Und ihr seid so WG-Leidensgenossinnen? Was? Seid ihr so WG-Leidensgenossinnen oder seid ihr privat befreundet? Nein. Und wohnt aber extra? Ich bin gerade bei ihr zu Besuch, weil wir machen gerade zusammen Hausaufgaben. Ah ja. Ihr seid beide Schülerinnen. Nein, wir sind Studentinnen. Studentinnen, was studiert ihr denn? Modedesign. Modedesign, und wie sehen da die Hausaufgaben aus? Bügeln. Ja. Allerdings sehr übel. Ehrlich? Gestreifte Kleider machen. Kleider machen? Hm, gestreifte. Na, das war ja schon wieder ein halbes Sprichwort eben. Leute, hättest du bloß noch sagen müssen. Ja. Ja, Mensch, Maja, bist du die Modedesignerin oder Icke? Ja, ich weiß nicht, aber wir sind hier irgendwie völlig genervt und... Wovon denn? Claudia ist nur blockiert. Und ja, ich weiß auch nicht. Was? Du bist blockiert. Warte, jetzt, haltet ihr mich für so ein Anti-Blockademittel, oder? Nein, sie ist blockiert wegen den Hausaufgaben. Also, ach so. Ich meine, sie kann sich da nicht irgendwie... Ja. Ja. Naja, ist halt nicht so toll. Ja, wie ist denn nun dein Sprichwort, dessen lebende Vertreterin du bist? Wahrscheinlich doch Kleider machen, Leute. Nee. Und doch gleichzeitig für die Umkehrung. Andererseits machen auch Leute Kleider. Ja. Ich meine, ja, dann hätte die Zustimmung ein bisschen schneller kommen können. Ja, liebe junge Modedesignerin. Ich höre das hier irgendwie alles immer so stereo und es bringt mich immer ein bisschen durcheinander. Und, ach, sonst im Leben ist immer nur Mono? Aha? Bei dir in der Realität ist immer nur Mono, sonst? Bei mir in der Realität ist immer eine Wohnung? Mono. Also, weil du jetzt über Stereo klagst. Nein, aber wenn man telefoniert, dann ist eigentlich, hört man das nicht von zwei also, Seiten. Ah ja, stimmt. Ne? Ja, vielleicht kann Claudia mal die Klappe halten und nicht mich papageimäßig immer nachsprechen, dass der Stereo-Effekt verschwindet. Sie steht hier nur in der Tür und grinst. Und ist blockiert. Und ist blockiert. Und blockiert genau. Gleichzeitig auch noch die Tür. Genau. Ja, schwer blockiert, das arme Mädel, du. Ja. Ja. Nee, mein Spruch ist eigentlich, Sonne im Herzen und Zwiebel im Bauch, da kann man gut pupsen, riechen tut's auch. Ah, das ist aber auch eher so Poesiealbumspruch. In welchem Semester studiert ihr denn jetzt? Wir sind im dritten. Mann. Ja, aber... Wollen wir zwei Semester später nochmal anrufen? Hör mal, ich bin in Klasse, mit dem Spruch bin ich aufgewachsen. Den muss ich mir immer... Wie groß bist du geworden? Wie groß bist du jetzt? Ich bin 1,70. Scheiße. Groß geworden. Ja, bin doch mit dem falschen Spruch nicht groß geworden. Tinta, ja. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf, ja? Ach, ja. Bei mir hat es nur bis 1,67 erreicht. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob es am Spruch liegt. Und ob ich mich vielleicht auch für deinen Spruch entscheiden sollte. Okay. Tschüss. Ciao. So, Mensch, jetzt müssen wir hier richtig... hallo, wer bist denn du da? Hallo? Oh, hallo. Ich habe jetzt gar nicht richtig zugehört, um welchen Thema es heute Abend geht. Ich wollte eigentlich bloß mal einen Musikwunsch fragen, ob du mal was spielen könntest. Und zwar von... Hast du mal irgendwann in einer Sendung von Lazaren Progens oder so, glaube ich, heißt die Band? Ja, Lazaren Progens heißen die. Oder Lazarens Progens. Ja, ja. Und dieses Falling in Love. Ja. Ich wollte mal fragen, ob du das mal irgendwann mal wieder spielen könntest. Ja, mach ich. Versprochen? Versprochen, Ehrenwort. Okay. Das ist ein toller Song. Tschüss. Das war's. Tschüssi. Hallo. Hi. Hi, wer bist denn du? Ich bin der Tom. Tom, bist du beweiskräftig? Ja, ich denke schon. Wirklich? Ja, ich bin eigentlich sozusagen vollkommen davon überzeugt. Wovon bist du überzeugt? Na, dass ich beweiskräftig bin. Gut, jetzt wollen wir mal erstmal, ich muss mir jetzt aber erstmal das Sprichwort anhören, ob mir das überhaupt gefällt. Ob das zu beweisen sich lohnt. Sag mal das Sprichwort, was du, wofür du der lebende Beweis bist. Na, wer sich nicht bewegt, bleibt stehen. Und dafür bist du der lebende Beweis? Ich denke schon. Also ich denke, das ist genauso wie lieber sich darüber ärgern, wenn man was gesagt hat, als wenn man nichts gesagt hat. Nein, guck mal, das Schlimme an Sprichworten ist doch, die gelten doch einfach immer so lala, larifari. Sagt jeder ja, Gegensätze ziehen sie an, oh, ja klar, wie man Wald schreit hinein, ja, so, wie man sich bettet, so, trari, trara. Die Frage ist, ob du wirklich so eine quasi Grenzerfahrung, eine wirklich existenzielle Erfahrung gemacht hast, an der du gemerkt hast, dieses Sprichwort stimmt. Ja, oder ob klar, dir das eher so eine allgemeine Überschrift ist, die dich deine 16 Jahre lang deines Lebens schon immer begleitet. Ja, ne, ich denke doch, das sieht man an irgendwelchen Menschen. Nee, nicht an irgendwelchen, man muss das an sich selber sehen. Das ist doch, man hat doch nur selber seinen eigenen Körper. Wenn man stehen bleibt, hat man auch keine Vorstellung, keine Fantasie mehr. Überhaupt. Du machst jetzt aber eine Interpretation. Das geht doch nicht um eine Interpretation, sondern du bist jetzt, sollst jetzt der Beweis für dieses Sprichwort sein. Denkst du, dass du wirklich als Beweis für dieses Sprichwort taugst? Ja, ich denke. Also habe ich mir bis jetzt eigentlich immer vorgestellt und denke ich, kann man noch schwer ausreden. Ich will dir ja auch nicht ausreden. Ich will nur mal versuchen, dir zu wissen, was in diese Kreuzverhörssituation klarzustellen, scharf herauszuarbeiten. 7 Minuten vor Ende der Sendung. Sehr spät. Tommy, ich danke dir erstmal für deinen Anruf. Ich danke auch. Tschüss. Ciao. Hallo? So. Hallo? Hallo? Ja, jetzt bin ich wieder drin. Hier ist der Roger. Roger, denkst du, dass du der lebende Beweis wirklich für die Gültigkeit eines bestimmten Sprichwortes bist? Ja, super, das bin ich, genau. Ja, ich will jetzt nicht hören, dass du überzeugt davon bist, dass ein bestimmtes Sprichwort gilt, sondern ich will von dir dargestellt bekommen, an mir hat sich dieses Sprichwort bewiesen. Ja, du willst es persönlich wissen. Und zwar kann ich auch ein Wort sagen, was nicht so schön klingt? Na, sag mal, ja, kannst du. Ja? Und zwar lautet das Sprichwort Horrido und Waldmannsheil, der Furz ist kein Indianerpfeil. Denn sonst hätte so mancher unserer Waldgenossen des Nachts die Frau im Bett erschossen. Und dafür, dafür bin ich der lebende Beweis, ja? Bist du noch dran? Ja, mach weiter. Du erwartest jetzt nicht, dass wir uns unterhalten, oder? Naja, nicht großartig, nee. Nee, ich auch nicht mehr. Hm? Mach weiter. Ja, nee, das ist nur, weil das ist wirklich kein Indianerfall, so ein Ding. Denn sonst hätte ich wirklich meine Freundin schon erschossen. Die muss da in der Beziehung manchmal viel aushalten. Ja, mach ruhig weiter. Ja, das ist auch nicht schlimm oder so. Das stinkt nicht. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt erklären soll. Aber du weißt doch, wie das ist, wenn man manchmal abends in eine Kneipe geht, ein Bierchen trinkt. Kennst du das? Ja, mach ruhig weiter. Naja, mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Ja? Okay? Ja, kannst ruhig weitermachen. Ja, mehr habe ich nicht zu sagen dazu. Ja, oder hast du denn ein Sprichwort? Vielleicht, was du mir noch mit auf den Weg geben könntest. Ich würde sagen, mach weiter so. Alles tschüss. Ja. Tja, Kinder, hat's ja doch eher trist geendet. Kann ich auch nichts dafür. Mir auch real. Billie Holiday. Passt jetzt nicht, aber was passt besser als was nicht passt. A cigarette that bears lipstick's traces, an airline ticket to romantic places, and still my heart has wings. These foolish things remind me of you. A tinkling piano in the next apartment, those stumbling words that told you what my heart meant. A fairground's painted swings, these foolish things remind me of you. You came, you saw, you conquered me. When you did that to me, I knew somehow this had to be. The winds of March that make my heart a dancer, a telephone that rings, but who's to answer? Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me of you. How strange to me. They seem to bring you near to me. The scent of smoldering leaves, the wail of steamers. Two lovers on the street who walk like dreamers. Oh, how the ghost of you cling. These foolish things remind me of you. Für Billie Holiday. Die Selbstheilungskräfte dieser Sendung haben sich aktiviert. In diesem Fall heißen sie Mandy. Mandy? Ja. Du wolltest die Sendung anders beenden, als sie sonst jetzt drohte, zu Ende zu gehen. Ja, also ich habe ein Sprichwort, mit dem sich jeder sicherlich irgendwo identifizieren kann. Und zwar, alles geht vorüber und man kann nichts halten. Keine Freude, keine Liebe, kein Glück. Und Tränen sind immer das Ende. Tränen schließen stets ein Kapitel Freude, ein Kapitel Liebe, ein Kapitel Glück ab. Und durch Tränen verliert man immer ein Stückchen Paradies und kommt dem Tod immer ein Stückchen näher. Vielen Dank. Gut. Tschüss. Tschüss. Schöne Nacht. Ja, dir auch. Ja, die war jetzt nur für dich. Und jetzt verabschiede ich mich von dem Rest. Tschüss, liebe andere Menschen. Die Sendung ist zu Ende. Nächste Woche ist wieder ein Sprechfunk. Dienstag, 22 Uhr. Tschüss. Eingezogen, fremd zieh ich wieder aus, der bei war mir gewogen mit meinem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihm. Das Mädchen Alpha West is very, very, very deep place in my heart. It has to do with this little Puerto Rican girl I met over there way back in the day, and I just come up to her and I say, "How you doing, honey?" And she used to say something in Spanish I didn't quite understand, but you know, if you can't be in the can, you understand that man, we can feel a love vibe coming from a woman. Well, I did then and there. This song reminded me of that Fresh Little Criminal remix, and I was always a big fan, and well, here we go, then, you know. There you go, bring it home, see, because these kids, you know, they from where I'm away, but they can really bust that country shit when need be. So ladies and gentlemen, I'm gonna bust a little one for you. I rob banks, I pull pranks. Sometimes I eat franks and conditions. Best wishes, I'm vicious. But here I am again like TNN. On the road again. Stick 'em up, punk. It's the fun-loving criminal. Stick 'em up, punk. It's the fun-loving criminal. my friends is louder and I'm more freaky than Disco 2000. I scream, I yell, I bark, I bite. I'll hit you with an egg on a hot summer night. I won't let the cops get wind of me, and I never, ever, ever say that. I never take myself too seriously, cause everybody knows that bird don't fly. By the way, stick 'em up, punk. It's the fun-loving criminal. Stick 'em up, punk. It's the fun-loving criminal.